Dann begrüße ich euch recht herzlich heute hier im Roten Salon in der Volksbühne im Namen der FAU Berlin. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu unserer Podiumsdiskussion. Ganz kurz vorab ein paar technische Hinweise. Rauchen ist hier allerstrengstens verboten. Wer rauchen möchte, bitte unten außerhalb des Gebäudes tun. Toiletten, ein Stockwerk oben drüber. Informationen, Kaffee und Kaltgetränke direkt am Ausgang. Ansonsten möchte ich eigentlich inhaltlich gar nicht so viel sagen. Ich möchte ganz kurz noch unseren Moderator für heute vorstellen. Der sitzt in der Mitte, der einzige ohne Namensschild, das ist der Sascha Taschenberger. Der wird heute die Veranstaltung für uns moderieren. Wir haben zwei Panels vorbereitet. Das erste Panel sitzt hier oben schon bei uns auf dem Podium. Das Thema ist Partizipation und gewerkschaftliche Organisationsformen. Wir planen das so, dass das ungefähr eine Stunde dauern wird mit Diskussionen aus dem Publikum. Danach möchten wir eine Viertelstunde Pause machen für Koffein, Nikotin und sonstige Gespräche. Und danach beginnen wir dann direkt mit dem zweiten Panel. Das Thema des zweiten Panels ist gewerkschaftliche Alternativen und ihre Umsetzung. Da planen wir auch ungefähr eine Stunde ein, mehr oder weniger. Also wenn es danach noch mehr Diskussionsbedarf gibt, haben wir nach hinten noch ein bisschen Zeit. Soweit, so gut. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, viel Vergnügen. Kannst du noch was zu den... Ach ja, genau. Wir werden die Veranstaltung auch aufzeichnen. Das tut für uns der Freundeskreis Videoclips. Die haben die FAU jetzt schon einige Monate lang begleitet und ja, werden daraus medial einige Clips und Videos vorbereiten. Kann man auch im Internet bereits schon ein paar davon sehen, bei YouTube und auf der Seite von Freundeskreis Videoclips. Gut, dann danke ich dir. Dann begrüße ich euch auch alle nochmal und werde das erste Podium vorstellen. Das ist der Herr Gester und die Frau Hürtgen, der Herr Marx und der Herr Schulte. Ich habe mir überlegt, ich werde einfach ein paar Leitfragen reingeben, dann werden die einzelnen Leute Zeit haben dazu, ich denke mal so zwischen 5 und 10 Minuten, was zu sagen, und dann gehen wir in die Diskussion. Und zwar sind hier Leitfragen aufgekommen zum ersten Teil: Was bedeutet die Atypisierung von Beschäftigung für herkömmliche Gewerkschaften und deren Organisationsformen? Folgt dem Modell der Massengewerkschaft eine der neuen Arbeitswelt entsprechende Organisationsform? Welche Alternativen gibt es? Beispiele vielleicht aus anderen Ländern? Wie können wir den allgegenwärtigen Ausspielen von Arbeitnehmerinnen gegen Arbeitgeberinteressen entgegentreten? Ja, und dann würde ich einfach Herrn Gester bitten, vielleicht anzufangen. Ja, ich werde mich jetzt nicht sklavisch an diese Fragen halten. Zu meiner Person, also ich bin der Jochen Gester und ich bin Mitglied im Berliner Forum Betrieb, Gewerkschaft und soziale Bewegung und im Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall in Berlin. Und wir sind, glaube ich, die Ersten, die außerhalb der libertären Welt sich mit der FAU und diesem de facto Verbotsversuch solidarisch erklärt haben und eine Solidaritätserklärung geschickt haben. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich hier auf dem Podium sitze. Ja, vielleicht um zu erklären, wie wir dazu kommen, also jetzt uns plötzlich mit der FAU solidarisch zu erklären. Das hängt natürlich einmal damit zusammen, dass wir in Berlin sind und auch diesen Babylon-Konflikt schon länger verfolgt haben. Es hat aber auch was damit zu tun mit unserer Arbeit selber. Also wir sind ein ehrenamtlicher Arbeitskreis von IG Metall-Mitgliedern, der eigentlich seit Anfang der 90er Jahre existiert und dessen Ursprünge auf die Brigadenarbeit der IG Metall-Jugend in Lateinamerika zurückgehen. Und wir haben ein Verständnis von Gewerkschaftsarbeit, das doch etwas quer ist zu der Art von politischer Kultur, die solche großen Gewerkschaften wie die IG Metall prägt. Das heißt, wir sind basis- und mitgliederorientiert. Wir versuchen, die Gewerkschaft mehr als soziale Bewegung zu denken. Wir stehen für die Kooperation von Gewerkschaftsbewegungen mit anderen sozialen Bewegungen. Wir stehen für die Vorstellung, dass die Gewerkschaft eine autonome, in der Gesellschaft verwurzelnde Rolle haben soll und nicht irgendwie ein verlängerter Arm von Parlamentsparteien. Damit sind wir, ein, wie man so schön sozialwissenschaftlich sagt, ein minoritärer Diskurs innerhalb der Gewerkschaften. Und, aber wir behaupten uns dort, wir nehmen Teil an der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Es hat auch schon Mitglieder gegeben, die in der Ortsverwaltung waren oder für den Gewerkschaftstag delegiert sind. Aber wir haben nicht die Vorstellung, jetzt einfach durch, durch den Wechsel von Personen in den Leitungsorganen die Gewerkschaft sozusagen auf den Kopf zu stellen. Also diese Vorstellung sozusagen, nur dieser Vorstellung haben wir uns doch ziemlich verabschiedet. Teilweise hat das auch damit zu tun, dass wir in unserer Vergangenheit selber also mal dem strammen Leninismus gehuldigt haben und dort entsprechend bittere Erfahrungen gesammelt haben und etwas skeptisch sind, was diesen Marsch durch die Institutionen betrifft. Aber aufgrund dieser Art zu denken, gibt es natürlich gewisse Parallelen zur Art und Weise, wie die FAU organisiert ist und wie sie denkt und versucht zu arbeiten. Und insofern war es für uns nicht so schwierig, jetzt einfach zu sagen, wir sind auf jeden Fall dagegen, dass diese Art von gewerkschaftlicher Arbeit auf gerichtlichem Wege unmöglich gemacht wird. Ja, so mal zum Zugang zum Thema. Was das Gerichtsurteil, was die Urteilsbegründung selber betrifft, ist es ja so, dass in dem Urteil begründet wird, die FAU sei deshalb keine Gewerkschaft, weil sie nicht tarifmächtig ist. Also meiner Meinung nach wird da eher ein Schuh daraus. Das Urteil dient eher dazu, zu verhindern, dass sie tarifmächtig ist, tarifmächtig wird durch ihre Art der Arbeit. Und die Gründe, die das Arbeitsgericht also anführt, sind wenig überzeugend. Also es wird ja im Grunde so argumentiert, dass die FAU auf Berliner Ebene, also auf Branchenebene, nicht in der Lage wäre, aufgrund mangelndem Organisationsgrad und mangelnder Mitgliedschaft sowas wie einen Branchentarif durchzusetzen. Und das sozusagen müsste dazu führen, dass man ihnen ihren Gewerkschaftsstatus aberkennt. Also diese Situation gibt es in vielen Branchen, in großen Tätigkeitsgruppen, also qualifizierten Beschäftigten in der Elektronikindustrie, EDV oder in verwandten Branchen, ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad teilweise auch sozusagen weit unter 10%. Wir finden das in den Bereichen einfacher Dienstleistungen und so weiter und so fort. Wir finden das im Gaststättengewerbe. Da ist auch niemand auf die Idee gekommen, aufgrund dieser Situation den dort tätigen Gewerkschaften den Gewerkschaftsstatus abzuerkennen. Es ist so, dass es natürlich einen gewissen Sinn macht, also den Gewerkschaft, sagen wir mal, sowas wie den Status einer Gewerkschaft nicht jedem sozusagen anzuhängen, aber es muss dann also ein positiver Zusammenhang zum Koalitionsrecht sein. Also wenn man zum Beispiel solchen Organisationen wie diesen sogenannten christlichen Gewerkschaften oder diesem Auswuchs des Springer-Konzerns bei den privaten Dienstleistungen aberkennt, dass sie als Gewerkschaft behandelt werden, dann ist das insofern klar, weil es darum geht, dass sie nicht gegnerfrei sind, sondern mehr oder weniger offen vom Arbeitgeber finanziert werden und Gefälligkeitsverträge für ihn unterzeichnen. Damit schützt man das Koalitionsrecht. Aber mit der Art und Weise, wie man mit der FAU umgeht, die ja nun zweifelsfrei gegnerfrei ist und versucht, eine Art von Gewerkschaft aufzubauen, ist das nicht also ein gerichtlicher Versuch, das Koalitionsrecht zu schützen, sondern es zu strangulieren, in gewisser Weise zu verhöhnen. Ja, soweit mal zu dem Urteil. Vielleicht thesenartig, um jetzt wenigstens der vielen Fragen zu beantworten, was für eine Art von Gewerkschaft brauchen wir in der Zukunft, um damit auch meinen Beitrag zu beenden. Also die gewerkschaftliche Organisation der Zukunft muss sich dadurch auszeichnen, dass die Mitglieder wieder ein größeres Gewicht bekommen, dass die Art der Arbeit basisorientiert ist, dass die ehrenamtliche Arbeit eine größere Rolle spielt und dass die Eigenlogik der Organisationen von angestellten Mitarbeitern geringer wird. Die Gewerkschaft muss sozusagen in der Gesellschaft verankert sein, sie muss sich selber stärker als soziale Bewegung begreifen. Die Gewerkschaft muss sich politisch positionieren als selbstständiger Ort, unabhängig sozusagen von Parlamentslogiken. Die Gewerkschaft muss internationalistisch aufgestellt sein und sich nicht dem Wettbewerbskooperatismus verschreiben. Das wären mal so ein paar Spotlights zum Thema, wie sollte die Gewerkschaft der Zukunft aussehen. Ja, dann danke ich Ihnen. Und dann würde ich das Wort jetzt an Frau Hürtgen geben. Ja, Renate Hürtgen ist mein Name und ich sitze, denke ich, wohl hier, weil den FAO-Leuten bekannt ist, dass ich 1989 mit anderen DDR-Oppositionellen zusammen eine Initiative für unabhängige Gewerkschaften gegründet habe. Die meisten oder einige von euch wissen, kennen das vielleicht nicht. Ich habe noch mal ein Buch hier, wer das haben möchte, ein Exemplar, kann sich das auch noch mal angucken. Es ist schon eine ganz spannende Sache gewesen und sie war in den Betrieben, also der Versuch von selbstorganisierten, basisorientierten Gruppengründungen, dieser Versuch war viel weitergehend, als man vielleicht heute überhaupt sich noch erinnert und was man überhaupt noch weiß. In diesem Zusammenhang, in diesem Rahmen habe ich die Vertreter der FAU kennengelernt, aus Gransee. Vielleicht ist ja sogar heute jemand hier, ich weiß es nicht. Ja? Nein. Das war eine spannende Sache für mich, ich gebe zu, ich habe gar nicht gewusst, was FAU ist. Aber sie hat sich eben, wie gesagt, sehr spontan und sehr schnell dann auch in damals ja noch der DDR gegründet. Und die Zeiten waren politisch einfach von einer Toleranz und von einer Energie geladen, dass die FAU sich, obwohl es nicht ganz ihren Vorstellungen entsprach, damals dieser Initiative, dieser IOG, angeschlossen hat, gesagt hat, wir gehen jetzt erstmal hier eine Weile gemeinsam und stellen unsere Eigeninteressen etwas zurück. Diese ganze Arbeit, die ich damals über viele Wochen geleistet habe und die vielen Kontakte, die ich zu den verschiedenen Gruppen in Betrieben hatte, haben, kann man schon sagen, da habe ich schon einige Erfahrungen sammeln können. Erfahrungen bezüglich Basisorganisation, Selbstorganisation, Organisation außerhalb von Strukturen. Und aus diesem, sagen wir mal, Erfahrungsschatz heraus würde ich gerne einen Gedanken hier einbringen wollen, weil mir der für die heutige Situation und für das heutige Thema Verbot der FAU, sich Gewerkschaft nennen zu dürfen, vielleicht ganz passend ist und mal so einen kleinen, über die aktuelle Situation hinaus einen kleinen Akzent setzt. Meine wohl wahrscheinlich entscheidend zentrale Erfahrung aus dieser Zeit war jene, dass ich denke, dass wir damals 89 diese basisorientierte Gewerkschaftsbewegung, die also außerhalb der damals FDGB, ne, offiziellen Strukturen, sich entwickeln sollte, ins Leben gerufen haben und das wird euch nicht so unbekannt sein, dass eigentlich die gesamte Bürgerrechtsbewegung und die gesamte revolutionären Gruppenbildungen in den 89er Herbst, die waren alle von einem dezidiert basisorientierten Impetus getragen. Sie hatten alle den Charakter von Bewegungen, die von unten kommen, die außerhalb etablierter Strukturen sich finden mussten und zwar egal, ob sie mehr rechts, mehr links, mehr am Ende ein bisschen liberaler oder ein bisschen linker und revolutionärer angetreten waren. Die Erkenntnis oder die Schlussfolgerung aus diesem Vorgang ist meines Erachtens jene, wenn sich zeigt, dass etablierte Strukturen die Aufgabe nicht mehr erfüllen, die sie zu erfüllen haben, dann ist der Zeitpunkt einfach da für basisorientierte Strukturen. Es ist also nicht irgendeine Ideologiefrage. Ich setze nicht von oben irgendwas und sage mir, ich bin eben ein basisorientierter Mensch, darum mache ich es so, sondern der Zusammenhang ist der, Strukturen, die vorher irgendeine Funktion hatten, mehr oder weniger, im FDGB war es dann weniger, solche Strukturen sind nicht mehr brauchbar und müssen einfach ersetzt werden, ergänzt werden, angetrieben werden, ihnen muss sozusagen in den Arsch getreten werden, beziehungsweise sie müssen beseitigt werden. Ich glaube, das ist etwas, was ein bisschen auch auf die heutige Situation verweist hier im Babylon. Meines Erachtens ist die Legitimität dieser FAU-Gruppe im Babylon in allererster Linie aus dem Umstand zu erklären, dass die Gewerkschaften, in dem Falle Verdi, einfach in der konkreten Situation versagt haben. Und das ist zwar jetzt nochmal eine etwas andere als eine juristische Argumentation, aber aus so einer Ecke heraus würde ich gerne und aus meiner Erfahrung eben aus dieser Bürgerrechtszeit würde ich den Akzent setzen wollen, argumentieren wollen, dass es die Berechtigung von Basisgruppen, von Basisorientierungen, sie füllen ein Vakuum, sie sind wichtig, um eine Entwicklung voranzutreiben. Übrigens interessanterweise, nur als letztes vielleicht, diese Aktivitäten von uns damals sind von vielen Linken, auch aus dem Westen, also vor allem aus dem Westen, wenig gut geheißen worden. Sie waren, ihr kennt das ja auch alle, sehr stark auf den Gedanken der Gewerkschaftseinheit festgelegt, wobei natürlich dann noch besonders makaber ist, den FDGB Gewerkschaft zu nennen. Aber das bezog sich ja dann später auf den DGB. Wir hatten große Schwierigkeiten, Akzeptanz zu finden mit unserer quasi FAU-Bewegung, also einer Bewegung, die zu einer anderen Typ von Gewerkschaft führen sollte. Das hat übrigens auch, und damit schließe ich mal ab, Heiner Müller zu spüren bekommen. Heiner Müller hat am 4., also der Dichter, der Dramatiker, Verstorbene, hat am 4. November unseren Aufruf damals zur Gründung von unabhängigen Gewerkschaftsinitiativen vorgelesen und bekam einige scharfe Kritik, namentlich selbstverständlich von auch den ehemaligen Funktionsträgern. Und hat einen sehr schönen, auch hier in diesem Buch nachzulesen, Artikel dagegen geschrieben. Und der eine Satz aus diesem Artikel, der so ein bisschen allgemeiner ist und auch die heutige Situation irgendwie berührt, den zitiere ich halt mal. Er schrieb, was jetzt gebraucht wird, ist nicht Einheit, sondern die Ausformulierung der vorhandenen Differenzen. Nicht Disziplin, sondern Widerspruch. Nicht Schulterschluss, sondern Offenheit für die Bewegung der Widersprüche, nicht nur in unserem Land. Ja, finde ich schön formuliert. Das war's. Wunderbar, danke schön. Dann würde ich das Wort jetzt an Holger geben. Was ist festgeklebt? Das ist schlecht. Muss ich da arg nah ran? Ja, ich merke schon, okay. Ja, ich bin Holger von der FAU Berlin. Was ich im Namen der FAU Berlin zu dem Thema heute hier sagen möchte, dürfte eigentlich auf der Hand liegen. Ich möchte hier nochmal unterstreichen, warum wir als FAU Berlin gewerkschaftliche Selbstorganisation bzw. kämpferische Basisgewerkschaften so wichtig finden, gerade auch heute. In der Kürze der Zeit werde ich die Antwort natürlich nur anreißen können, ein paar Impulse zu der Frage geben können. Ich beschränke mich dabei mal auf zwei Aspekte, die mir zentral erscheinen. Das eine betrifft die Kultur einer Gewerkschaftsbewegung, ja sogar von Zivilgesellschaft generell. Das andere die strategischen Erfordernisse im sozialen Konflikt unter den heutigen Bedingungen. Es wurde in den letzten Jahren ja viel gesagt zu der Gewerkschaftskultur in Deutschland. Sie sei passiv, lethargisch, schwer zu mobilisieren, politisch borniert und so weiter. Die Gründe werden dabei häufig im Bereich des mangelnden politischen oder sozialen Bewusstseins gesucht. Nun ja, Bewusstsein ist natürlich immer wichtig. Mir erscheint aber erstmal zunächst wichtig, die Frage nach den Konzepten und Strukturen von Gewerkschaften zu stellen, also quasi die Grundlage ihrer Kultur. Und da haben ja vor allem Syndikalisten, beispielsweise Rudolf Rocker sei hier genannt, schon sehr früh darauf verwiesen, dass Kultur maßgeblich auch von den sozialen Organisationsformen abhängig ist, in deren Rahmen sie sich ja entfalten muss. Und sie warnten auch in diesem Zusammenhang vor den degenerativen Potenzialen, die zum Beispiel großen zentralistischen Stellvertreterapparaten innewohnen, die mittelfristig zu einer Erstarrung von sozialer Bewegung führen würden. Dem hielten sie dann zum Beispiel das Konzept von dezentralen föderalistischen Basisstrukturen entgegen, weil sie der Meinung waren, dass die eher dynamische Prozesse und eine lebendige Vielfalt zulassen, die sich auch gegenseitig befruchten kann. Emile Pouchet, ebenfalls ein alter Syndikalist, hat das mal auf den Punkt gebracht. Er sprach hier von handelnden Minderheiten, die in diesem offenen Geflecht in der Lage sind, maßgebliche Impulse zu setzen, ja sogar ganze Flächenbrände auslösen können. Und in der Tat schaut man sich auch die Geschichte an, dann gibt es ja auch gute Gründe zu behaupten, dass gerade Zentralisierungsstrukturen, zentralisierte Strukturen in der Gewerkschaftsbewegung geradezu zu einer Disziplinierung der Arbeiterklasse geführt haben. Das ist übrigens auch keine neue Erkenntnis. ein Ziel des Korporatismus war ja beispielsweise durchaus, dass man versuchte, die Klassendynamiken in kontrollierbare Bahnen zu lenken. Stichwort institutionalisierter Klassenkonflikt. Und auch nicht umsonst wurde die Rolle des DGB in der Nachkriegszeit, in seiner Gründungsphase, auch so wortwörtlich von Seiten der US-Gewerkschaftspolitik als Bollwerk gegen Kommunismus und Radikalismus definiert. Oder man kann ja auch die Erfahrungen des Thatcherismus in Großbritannien betrachten. Dort hat man beispielsweise die Regierung Thatcher, die versuchte, den teilweise unkontrollierbaren britischen Gewerkschaften unter anderem auch dadurch den Zahn zu ziehen, dass man beispielsweise die Lohnverhandlungssysteme zentralisierte, um dieses basisnahe System der Shop Stewards zu brechen. Also diese Regierung war sich durchaus darüber bewusst, welche Bedeutung Basisdynamiken im sozialen Konflikt haben. Und ebenso sind uns auch die heutigen Erfahrungen aus anderen Ländern bekannt. Ich habe da neulich so ein interessantes Interview gefunden in der Welt mit einem, sagen wir mal, konservativen Soziologen, Berthold hieß der, glaube ich, aus Hamburg, der äußerte sich dort zu der Frage, ob wir ähnliche soziale Unruhen wie in anderen Ländern im Zuge der Krise auch hier in Deutschland zu erwarten hätten. Die Antwort, die er doch gab, war doch recht erstaunlich. Er meinte, ohne Witz, keine Sorge, hier haben wir in Deutschland die zentralistischen Verhandlungsstrukturen und die würden dafür sorgen, dass die Konfliktpotenziale kanalisiert werden würden. Er verwies dann zum Beispiel noch auf andere Länder, beispielsweise Frankreich. Dort hätte man dagegen Verhandlungs- und Entscheidungsebenen, die nah an der Basis liegen. Und deswegen hätte man dort auch so etwas wie eine Kultur der direkten Aktion. Das war tatsächlich das, was er wortwörtlich sagte. Er war natürlich kein Freund oder ist kein Freund der direkten Aktion. Das merkt man auch an seinem jubilierenden Fazit. Er meinte nämlich, die Zentralgewerkschaften in Deutschland seien definitiv ein Standortvorteil für die Unternehmen. Das bestätigen interessanterweise auch neuere Studien. Das kann man in den Wirtschaftswissenschaften sehr interessanterweise verfolgen. Dort kommt man mittlerweile zu ähnlichen Ergebnissen. Die besagen, dass zum Beispiel zentralisierte Stellvertretungssysteme, am besten auch staatlich stark eingebunden, besonders effektiv in der Zurückhaltung von Arbeitnehmerinteressen sind und fast denselben Effekt erfüllen wie eine desorganisierte Arbeiterschaft. Interessant ist, dass hier sich jetzt zum Beispiel auch das Plädoyer anhäuft, dass man nicht, wie lange von neoliberalen Sozialtheoretikern gefordert, die Gewerkschaftsmacht zerschlagen muss, sondern dass man Gewerkschaftsmacht zentralisieren und möglichst staatlich einbinden muss. Also, ich glaube, es bedarf keines weiteren Kommentars, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nun gut, auch dem Konzept dezentraler Basisstrukturen wurden natürlich Schwächen inne. Das könnte zum Beispiel die organisatorische Effektivität betreffen, das betrifft die Koordination einer Bewegung. Natürlich ist so eine Bewegung auch schwieriger zusammenzuhalten, das muss man natürlich offen zugeben. Aber wir sind eigentlich davon überzeugt, dass die Vorteile dieses Konzeptes mittel- und langfristig einfach überwiegen. Ich persönlich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass eine lebendige und kämpferische Gewerkschaftskultur zunächst einmal wichtiger ist als ein paar wenige Prozentpunkte in der Lohnfrage. Also dass Menschen zum Beispiel an historischen Schnittstellen in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Reaktionen, dass man da emanzipativ und handlungsfähig ist, das sollte immer ein Primärinteresse von Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen sein. Und das ist zumindest das, was meines Erachtens aus den Erfahrungen von 1914 und 1933 spätestens in Deutschland gelernt worden sein sollte. Und nun ja, zur konkreten Situation nochmal zu sprechen zu kommen, da gibt es eigentlich nicht viel zu theoretisieren, denke ich. Das meiste liegt eigentlich auf der Hand und ist auch schon gesagt worden. Paradoxerweise hat ja gerade die Institutionalisierung von Gewerkschaftsmacht in Deutschland dazu geführt, dass die Unternehmer heute so leichtes Spiel haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Also die etablierten Gewerkschaften sind kaum in der Lage, auf die Prekarisierung und die Subjektivierung der Arbeitswelt irgendwie eine Antwort zu geben. Sie hängen fest in ritualisierten und institutionalisierten Vorgehensmustern. Wir begegnen immer mehr der Tarifflucht, wir begegnen immer mehr den gewerkschaftsfreien Betrieben. Auch der innergewerkschaftliche Umbruch kommt nur schwer in Gang. Die Basis hat sich eine gewisse Dienstleistungsmentalität in der Gewerkschaftslandschaft gewöhnt und viele bewusste, kämpferische Kolleginnen und Kollegen sind auch frustriert darüber, dass sich in diesen Strukturen halt auch wenig ausrichten lässt. Und dass eigentlich Initiative von unten zunehmend notwendig ist, das ist eigentlich vielen klar geworden, das bestimmt auch im Wesentlichen gerade die gewerkschaftslinke Debatte, würde ich mal sagen. Nur das Problem ist natürlich, dass man Basisinitiative nicht einfach verordnen kann. Und nach wie vor steht offensichtlich auch Basisinitiative im Widerspruch zu Strukturen und den Ansprüchen von den Zentralgewerkschaften. Das sieht man auch in den wenigen Fällen, wo die Basis mal die Sache selbst in die Hand nimmt und wo sie dann mit den Imperativen des Gewerkschaftsapparates konfrontiert ist. So unter anderem dann auch, wo ist es, in welcher Höhe? Hier am Rosa-Luxemburg-Platz in Babylon, wie man ja ganz gut verfolgen konnte. Und schauen wir nochmal kurz abschließend darauf, was hatten wir da? Wir hatten dort einen tariffreien Betrieb, wir hatten keine Verankerung keine Durchsetzungskraft einer Zentralgewerkschaft, die dort irgendwelche Anstalten gemacht hat, was zu verbessern, aber wir hatten Beschäftigte, die bereit waren und Lust hatten, aktiv und selbstorganisiert für die Verbesserung der Verhältnisse zu kämpfen. Und ganz plump gefragt, warum sollten sie das auch nicht dürfen, warum sollten sie sich nicht Dinge für sich selbst erkämpfen, über die Strukturen ihrer Wahl in diesem weißen Fleck der Gewerkschafts- und Tariflandschaft. Und ja, nochmal plump gefragt, muss das wirklich über die zentralgewerkschaftliche Stellvertretung gehen, wo sie partiell entmündigt oder vielleicht gänzlich entmündigt wird, wie wir hier zum Beispiel in diesem Fall gesehen haben. Da stellt sich natürlich die Frage, wo bleibt da auch die individuelle Gewerkschaftsfreiheit, wenn den Leuten konkret einfach eine andere Gewerkschaft gewissermaßen vorgeschrieben wird. Also dass Bosse, dass der Staat daran irgendwie ein Interesse haben, dass die das so wollen, das dürfte vielleicht klar sein. Wenn aber Linke oder Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen dasselbe tun, vielleicht auch aus einer abstrakten Argumentation heraus zur Verteidigung des Prinzips der Einheitsgewerkschaft oder der Tarifeinheit, dann ist das ein bitterer Schlag ins Gesicht der Interessen dieser konkreten Individuen. Dann schreiben sie nämlich auch diesen vor, dass sie sich nicht um ihre Belange selbst kümmern dürfen. Und abschließend möchte ich sagen, sicherlich das Konzept, was wir vertreten, von dem werden auch noch in längerer Zeit nur kleine Minderheiten Gebrauch machen, vor allem auch in Deutschland, wo natürlich irgendwie bekannterweise der Obrigkeitsgedanke auch immer in der Arbeiterbewegung einen gewissen Niederschlag gefunden hatte. Und wir werden natürlich auch nicht anderen Gewerkschaftern und Gewerkschafterinnen unser Modell vorschreiben können, aber die Frage unserer Legitimität ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Es steht uns einfach schlichtweg zu, uns so gewerkschaftlich zu organisieren, wie wir das wollen, so zu kämpfen, wie wir wollen und das zu erkämpfen, was wir wollen. Das ist eine Frage, die ganz einfach moralisch zu beantworten ist. Dafür bedarf es keiner komplexer juristischer oder politischer Abhandlung. Und zum anderen sind wir natürlich auch durchaus der Meinung, dass auch wir vielleicht mal in näherer Zukunft als kleine Minderheit in der Gewerkschaftsbewegung Impulse setzen können, die für die gesamte Gewerkschaftsbewegung von Nutzen sind. Und natürlich in diesem Sinne werbe ich für eine umfassende Solidarität mit der V Berlin, deren Anliegen nicht nur in ihrem Interesse ist. Ja, Holger, ich danke dir für die ausführliche Darstellung. Dann würde ich das Wort jetzt an Herrn Schulte geben. Ja, mein Name ist Schulte, ich bin Rechtsanwalt in der Rechtsanwaltskanzlei Knaub. Um ja auch gleich zu sagen, aus welcher Ecke ich komme, wir vertreten Arbeitnehmer, aber wir vertreten auch und derzeit überwiegend Arbeitgeber. Und zwar zu fast 100% mittelständische Unternehmen, die kurz davor sind zu kollabieren. Das heißt, denen gerade in diesem Moment die Krise so zugesetzt hat, dass Arbeitsplätze dort konkret auf dem Spiel stehen. Unsere Aufgabe ist es dabei, verschiedenste arbeitsrechtliche Instrumentarien zu nutzen, um den Unternehmen das Überleben zu ermöglichen. Das bedeutet ganz konkret Lohnverzicht und auch Abbau von Arbeitsplätzen. Das ist nichts Schönes, das macht auch keinen Spaß, aber in der einen oder anderen Situation muss das so sein. Leider. Was ich mir von Gewerkschaften wünsche, und deswegen danke ich Ihnen gerade eben für diese Vorstellung, die Sie abgegeben haben, was so der ein oder andere aus der konservativen politischen Ecke denken mag, ist, dass eben keine zentralistischen Strukturen da sind. Was bedeutet zentralistische Strukturen bei Gewerkschaften? Die zumindest ich erfahren habe in der Praxis und an der Front. Zentralistische Strukturen bedeutet da, dass über Verbandspolitik gesprochen wird, dass es den teilweise einigen Gewerkschaftsfunktionären völlig egal ist, was mit den Arbeitnehmern vor Ort passiert. Wenn Sie bei einer großen Dienstleistungsgewerkschaft in Düsseldorf in einem Gebäude sitzen und ein Unternehmen vertreten, was 1800 Mitarbeiter beschäftigt und dem es betriebswirtschaftlich ausgesprochen schlecht geht, die Karten offen auf den Tisch gelegt worden sind, die Bücher eine klare Sprache sprechen, welche auch von der Gewerkschaftsseite ganz klar als wahr honoriert werden. Der ein oder andere Unternehmer lügt da auch ganz gerne mal. Damit gewinnt man dann noch keine Punkte, sollte man dann auch nicht. Und es sagt Ihnen ein hoher Gewerkschaftsfunktionär ganz offen ins Gesicht, wo es darum geht, was kann man machen, kann man möglicherweise in einem Jahr mal auf Weihnachtsgeld verzichten, kann vielleicht für 2 Jahre die Arbeitszeit verlängert werden. Und dann wird Ihnen ganz klar ins Gesicht gesagt, nein, das ist nicht unsere Verbandspolitik, dann gehen halt 1800 Arbeitsplätze flöten, das ist dann an der Stelle nun einmal so. dann fällt Ihnen auch auf Arbeitgeberseite schon mal ganz trocken die Kinnlade runter. Und dann können Sie auch nicht vernünftig diskutieren. Dann können Sie auch nicht diskutieren, Arbeitsplatzabbau, Lohnverzicht oder sonstiges. Da laufen Sie einfach gegen eine Mauer. Da ist vorbei. Das Ergebnis der Veranstaltung waren, es waren 1800 Arbeitsplätze weg. Das hat aus meiner Sicht die Gewerkschaft, eine große Dienstleistungsgewerkschaft, ganz maßgeblich mitzuvertreten. Und diese Zentralisierung hat nämlich zur Folge, wer findet das denn gut, diesen angeblichen Standortvorteil? Diesen angeblichen Standortvorteil finden große Konzerne gut. Die können das toll aushalten, solche Veranstaltungen. Die können auch mal sagen, ja Mensch, dann ziehe ich das Ganze mal so Verhandlungen mal 6 Monate in die Länge und dann kann ich mich auch mit verbandspolitischen Zielen auseinandersetzen, weil ich habe auch im Zweifel die soziale Macht auf Arbeitgeberseite, diese verbandspolitischen Ziele auf der Gewerkschaftsseite zu durchbrechen. Wenn Sie als mittelständisches Unternehmen alleine mit einer großen Gewerkschaft verhandeln und die treten Ihnen mit der eben beschriebenen Denkweise entgegen, dann brauchen Sie nicht anfangen zu verhandeln, dann haben Sie sofort verloren. Deswegen ist das, was Herr Gerster eben schön als Basisarbeit dargestellt hat, für eine Gewerkschaft, wie ich finde, absolut notwendig. Man muss an der Basis arbeiten und da wünsche ich mir, auch wenn ich Arbeitgeber vertrete oder gerade wenn ich Arbeitgeber vertrete, auch mal einen kritischen Gewerkschaftler, der auch mal hinterfragt, was die Unternehmerseite denn A in den letzten Jahren da eigentlich getrieben hat. Auch die Frage mal stellt, warum geht es dem Unternehmen schlecht? Und B, wie man denn glaubt, mit dem vom Arbeitgeber vorgetragenen Maßnahmen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Diese kritische Hinterfragung von Funktionären an der Basis, die auch unter anderem den Betrieb gut kennen, hat nämlich zur Folge, dass das ein oder andere Mal der Unternehmer sieht, dass die von ihm geplanten Maßnahmen ins Nirvana führen. Weil Arbeitsplatzabbau allein kann nicht das Ziel sein. Und mit Arbeitsplatzabbau allein werden Sie auch kein Unternehmen sanieren. Das muss schon an anderer Stelle ansetzen. Und diese Sichtweise wünscht man sich dann auch mal auf Gewerkschaftsseite. Und dann können wir gerne darüber sprechen, ob das eine falsche Veranstaltung ist, Herr Gerster. Gut. Okay. Weil er es nicht kann, ja, dann geht er pleite. Das ist dann so. Nee, man kann ihn ja auch enteignen. Man kann ja auch so Betrieb wir von der Arbeitnehmerseite aus ja übernehmen. Du steigst wunderbar gleich in die. Du steigst gerade wunderbar in die Diskussion ein. Dann würde ich jetzt nämlich einfach die Beiträge erstmal beenden. Danke allen für die verschiedenartigen Beiträge, die hier gekommen sind, und würde euch jetzt die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir haben ein Saalmikrofon hier. Es gibt natürlich wahrscheinlich auch das Problem, dass wir haben ja noch einen zweiten Block. Wir werden sehen, welche Fragen man jetzt beantworten kann mit dem Podium hier und welche nachher beantwortet werden. Ja, ich würde jetzt einfach die Diskussion eröffnen. Da kommt unser Saalmikrofon um die Ecke. Ja, danke schön. Archie Kunke, Berlin. Archie Kunke, Berlin. Ich fühle mich natürlich ein bisschen herausgefordert, als einer, der 40 Jahre Gewerkschaftspolitik an der Basis gemacht hat und der nicht nur mit dem Arbeitgeber sich auseinandersetzen musste, sondern auch mit der Gewerkschaftspolitik sehr kritisch. Also in bestimmten Situationen ist es völlig klar, dass es kollektive Haftungen gibt. Also zum Beispiel, wenn die Rüstungsindustriellen Regierungen so unter Druck setzen können, und da haben wir ja auch aus den letzten Jahrzehnten gute Beispiele, ist es völlig klar, dass dieser dann angefachte Krieg auszubaden ist von denjenigen, auch die ihn nicht wollen. Und dass dann also Zehntausende von Unterklasse-Schwarzen aus den USA etwa in Vietnam oder im Irak oder in Afghanistan sterben. Wenn ein Unternehmen pleite geht, wie Sie beschreiben, dann sind es also auch diejenigen, die das Kollektiv dafür sozusagen bluten müssen, diejenigen, die bei den wirtschaftlichen Entscheidungen und auch bei anderen Entscheidungen über den Ablauf der Logistik und so weiter keinerlei Möglichkeit haben. Hier gibt es also eine kollektive Haftung. Und mein Vorschlag wäre einfach, es muss umgekehrt auch eine kollektive Haftung geben. Das heißt, wenn ein Unternehmer seinen Laden da nicht richtig führen kann, dann müssen alle Unternehmer, die Banken, die Versicherungen mit ihren Milliarden und hunderten Milliarden dafür eintreten. Das denke ich mal, das wäre also eine vernünftige, kollektivmäßige, klassenmäßige Regelung, die man da treffen sollte. Ja, die kam von mir. Ich habe mich durch den Redebeitrag des Rechtsanwalts sehr erinnert gefühlt an einen gelben Gewerkschaftsrechtsanwalt, der genau das, was man von gelben Gewerkschaften erwartet, hier Basisgewerkschaften in die Schuhe schieben möchte. Das war so mein Eindruck beim Hören. Meine Frage war, wenn da 1800 Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt werden und da wird dann eine Basisgewerkschaft gebraucht, um besonders flexibel von Arbeitgeberseite verhandeln zu können, kann sich so ein Arbeitgeber nach Ihrer Erfahrung vielleicht auch mal vorstellen, seinen Betrieb abzugeben? Das geht in die Richtung des Kollegen, der das eben auch schon thematisiert hat. Und kann der nicht auch von sich mal selbst auf die Idee kommen, den Betrieb an die Belegschaft abzutreten? Weil die Belegschaft wird in der Regel schlauer sein als so ein Arbeitgeber, der es verkackt hat. Und dann die nächste Frage. Ist das nicht auch grundsätzlich eine Maßnahme, die eine tatsächliche Basisbewegung dann natürlich als nächstliegendes auch überlegen würde? Ja, also dieser Gedanke, den Sie ein bisschen suggeriert haben, dass eine Basisgewerkschaft deshalb besonders positiv ist, weil wenn es um das Überleben des Betriebes geht, dann sagt eine Basisgewerkschaft möglicherweise auch schon mal statt 1800 Arbeitnehmern, wir sind demnächst auch mit 900 Arbeitsplätzen zufrieden, wir verzichten mal auf unseren Lohn. Das ist doch das, was Sie hier eben suggeriert haben, was ein Vorteil einer Basisgewerkschaft sei. Das ist doch genau die gelbe Kacke. Die gelbe Kacke, die zum Teil auch von DGB-Gewerkschaften durchgeführt wird. Das ist auch genau das Gegenteil dessen, was wir uns vorstellen. Das Problem, wenn ich da auch direkt darauf antworten darf, das Problem daran ist einfach Folgendes. Dann müssen Sie, was das Abgeben des Betriebes oder des Unternehmens angeht, wenn Sie als Gesellschafter in einem Unternehmen über mehrere Jahre durchaus siebenstellige Beträge verloren haben, dann werden Sie dieses Unternehmen gerne abgeben wollen. Sie haben nur ein klitzekleines Problem. Sie werden wahrscheinlich niemanden erst einmal in dem Reihen der anderen Unternehmer niemanden finden, der Ihnen das abnimmt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die von Ihnen angesprochene andere Möglichkeit gibt es den Arbeitnehmern selbst. Denn die wissen am besten, wie das Unternehmen zu funktionieren hat und eine Chance am Markt hat. Bin ich der Letzte, der Ihnen widersprechen wird. Aber diese Arbeitnehmer müssen möglicherweise auch das Kapital aufbringen können. Da gibt es einfach ein Problem. Bei kleineren Unternehmen ist das oftmals eine sehr erfolgreiche Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend umzusetzen. Da ist es übrigens auch so, das finde ich auch gut, dass dann Arbeitnehmer die Sache selber in die Hand nehmen, selber die Verantwortung übernehmen und danach läuft es auch eben aus den beschriebenen Gründen oftmals einfach besser. Weil die eben wissen, was in den letzten Jahren falsch gemacht worden ist. Und es ist natürlich so, dass wenn Unternehmen in der Krise sind, das einmal außerunternehmerische Gründe haben kann, aufgrund der ökonomischen Gesamtlage oder natürlich auch, und das ist in den meisten Fällen der Fall, weil ein Unternehmer Mist gebaut hat. Das ist auch so. Aber es muss natürlich auch die Möglichkeit auch für die Arbeitnehmer geben, dieses Risiko einzugehen. Denn sie selber übernehmen dann das unternehmerische Risiko als Arbeitnehmer. Das heißt, als Arbeitnehmer, gerade in kleineren Betrieben, muss ich dann im Zweifel mein Häuschen in die Waagschale werfen. Wenn das die Arbeitnehmer tun, dann ist das oft erfolgreich, aber eben auch manchmal nicht. Und dann für den einzelnen Arbeitnehmer mit einem großen Risiko verbunden. es noch Fragen? Ich habe nichts gesehen. Dahin. Ja, klar. Na, dann sage ich natürlich auch mal was dazu. Das hat ja mit dem Thema zu tun. Ja, natürlich. Also Basisgewerkschaft ist natürlich nicht gleich Basisgewerkschaft. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einer reinen Betriebsgewerkschaft reden, dann könnte man natürlich sagen, das hat was mit Basis zu tun, halt so, weil es da auch ja nicht große, viele Instanzen darüber gibt. Ne? Und gerade solche Betriebsgewerkschaften, wissen wir, sind dann ja oftmals auch dem Wohl des Betriebes verpflichtet, sind dann auch bereit, halt Abstriche zu machen. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen das, worauf Sie auch hinaus wollten. Letztendlich, das ist natürlich nicht das, was wir als FAU anstreben. Wir sehen das natürlich alles in einem größeren sozialen Zusammenhang, auch in einem solidarischen Zusammenhang. Und gerade an dem Beispiel, das Sie aufgezeigt haben, sieht man ja in Perfektion die Krux bzw. die Zwickmühle, in der sich halt Gewerkschaften, reformistische Gewerkschaften heutzutage befinden, dass sie eigentlich nur die Wahl haben zwischen Arbeitsplatzabbau oder Verzicht. Halt so, wenn ihnen quasi der Unternehmer da durch die entsprechende Scheiße, die er da veranstaltet hat, halt damit irgendwie indirekt die Pistole auf die Brust setzt. Und aber genau das macht ja irgendwie auch klar, halt so, gerade diese kapitalistischen Imperativen, unter denen man zu solchen Handlungen gezwungen ist, dass irgendwie eine Gewerkschaftsbewegung, wenn sie nicht zur Farce werden will, letztendlich auch auf die Überwindung der Verhältnisse, auf die grundsätzlichen Verhältnisse abzielen muss. Also da besteht doch offensichtlich auch ein revolutionärer Sachzwang dann einfach. Jetzt das Publikum. So, ich habe eigentlich erstmal nur eine Frage zu diesem rechtlichen, wie eine Gewerkschaft verboten werden kann, gesetzlich, also gerichtlich oder wie auch immer. Was muss eine Gewerkschaft mitbringen, dass sie also gerichtlich, gesetzlich eben erlaubt ist? Also ist das, ich habe keine Ahnung von vielen Sachen oder sowas, aber mir ist schon alleine diese Art und Weise völlig unverständlich. Also weil ich denke, gewerkschaftliches Zusammenfinden oder sowas kommt ja aus einer Situation heraus. Und ich denke eben wirklich, wenn man sich vorstellt, was los ist oder sowas, auch eine Notwendigkeit eben definitiv was zu tun. Ne? Also ich danke dir für deine Frage und ich würde an der Stelle jetzt einfach wirklich auf den nächsten Block verweisen. Da haben wir den Herrn Stehle, den Klaus, der sitzt auch vor dir irgendwie und dann gehen wir genau, denke ich mal, auf diese Fragen drauf ein. Also ich habe mir das auch aufgeschrieben irgendwie und das wäre genau eine Frage, die das nächste Podium wunderbar beantworten kann. Aber ich wollte nur im Sinne sozusagen des Themas, also von diesem Panel, einen Gedanken loswerden. Ich finde, es wäre sehr nützlich für die weitere Debatte, wenn wir hier nicht so eine Diskussion führen, das Modell des DGB versus das Modell der FAU. Also das bringt uns nicht viel weiter. Sag mal, der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften organisiert in Deutschland gerade nochmal 20% der Beschäftigten und die FAU 0, irgendwas. Sag mal, lasst uns doch sozusagen als Teilnehmer einer gemeinsamen Gewerkschaftsbewegung begreifen und uns gegenseitig unterstützen, ohne sozusagen diese Spiegelfechterei, die bringt nicht viel. Mein Gedanke zu dem, was der Rechtsanwalt gesagt hat, und ich kann zunächst mal dem Vorredner unbedingt zustimmen. Ich denke, eine Gewerkschaft, die sehr häufig aus Strukturen kommt, wo sie selber mit ihren autoritären Problemen gegeneinander ausgrenzt, schadet sich selbst. Das ist eine ganz wichtige Geschichte und das ist seit Jahrzehnten, fast Jahrhunderten, ist das eins der Probleme der Gewerkschaften, dass wütende Männer gegeneinander sich ausgrenzen und damit unfähig werden, ihre Kraft gemeinsam zu nutzen, in verschiedenen Etagen miteinander Probleme auszuhandeln. Das ist das Erste, was ich zu sagen habe. Das Zweite ist, das, was der Rechtsanwalt hier verkündet hat, dass der gewerkschaftliche Kampf in der Art und Weise, wie er gegenwärtig immer noch ausgetragen wird, nur der Kampf ist Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber, ne, und die sich gegenseitig die Bälle zuschieben und dann also noch gesagt wird, die eine Gewerkschaft gegen die andere. Da kommen wir nicht weiter, das teile und herrsche. Die Frage ist doch, wenn es wirklich in dem Fall, wie Sie hier ein Beispiel gebracht haben, 1800 Arbeitsstellen sind, dann hat das auch damit zu tun, dass hier Politik eine Aufgabe hat, Arbeitsplätze zu halten, notfalls auch Ausfallbürgschaften einzugehen und zu prüfen, was da möglich ist. Dann ist es nicht mehr ein Spiel einer gegen den anderen, sondern es ist ein Dreierspiel. Weil nämlich sonst muss der Steuerzahler oder das gesamte System der Gewerkschaften oder das gesamte System der Arbeitnehmer das tragen, was da hinten rauskommt. Also hätte die Politik durchaus die Möglichkeit, dort zu prüfen, Geschäftsführer einzusetzen und Notfall mit Ausfallbürgschaft das Ganze zu tragen. Das ist nicht nur eine Geschichte von falschem gewerkschaftlichen Verhalten, wenngleich ich das in der letzten Zeit wirklich auch sehe. Ich akzeptiere nicht, dass Gewerkschaftsbosse mit 6.000 Euro und so weiter nach Hause gehen so wenig. Und auf der anderen Seite ihre so Aufgaben wenig. Nicht mehr erfüllen. Schönen Dank. Ohne dass ich jetzt die Appelle hier nicht sich gegeneinander zu zerfleddern in Frage stellen möchte, aber ich denke, dass es im Augenblick hier doch noch einen anderen Akzent gibt, den man reinbringen müsste. Ich glaube, dass es jetzt erstmal darum geht, dass die Gewerkschaften solche Initiativen oder auch die FAU oder auch andere einfach anerkennen. Es ist ja nicht sozusagen hier, es geht ja nicht um die gleichberechtigte Akzeptanz von zwei Partnern, ob die FAU die anerkennt oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Wichtiger und entscheidender ist, dass eine Akzeptanz in der Gesellschaft entsteht für solche Initiativen. In anderen Ländern wurde ja auch gesagt, ja auch Selbstverständlichkeit. Und hier ist das alles so weit weg von Seiten auch der Gewerkschaften und der Funktionäre, die sehen das also praktisch nur als Gefahr. Und darum denke ich, dass bei allem Appellen an, man soll nicht gegeneinander und so, denke ich, sollte man schon das Ungleichgewicht in der derzeitigen Auseinandersetzung doch mit berücksichtigen. Ich wollte mal darauf eingehen, weil ich ja selber FAU-Mitglied bin. Ich bin Mitglied geworden 1986 bei der AEG-Krise, weil mir klar geworden ist, als linker Gewerkschafter, da oben in der Bürokratie tut sie nichts mehr und kann sie nichts tun, wenn man die Gewerkschaftsgeschichte allein schon mitbekommt. Aber für mich ist es relativ wichtig, dass trotzdem, wie soll ich sagen, was heute ansteht, diesen ganzen Zentralisierungsapparat, diese ganzen Tendenzen aufzudecken und klarzumachen, weil ich habe es damals bei AEG mitbekommen in West-Berlin, wie sich dann eine Gewerkschaftsgruppe in der Linke aufgebaut hat und wie wir zwei Jahre gekämpft haben. Und innerhalb dieser Gewerkschaftsgruppe, will ich ja nur andeuten, war ein Jahr lang davon verloren gegangen, weil damals noch die SEW-Ableger versucht haben, da die Mehrheit zu erreichen, zu behalten. Und uns als linke Gewerkschafter, ich war damals bewusst noch als Anarcho-Syndikalist dann sogar an die alternative Liste gegangen, uns als kleine Gruppe mit 8 Leuten ist es dann relativ gelungen, nach einem Jahr das zu brechen und diese, wie soll ich sagen, mysteriöse Herrschaft zu zerbröseln. Und ich finde es entscheidend, wir haben es dann auch erreicht, wir haben es leider nicht erreicht, den Betrieb zu besetzen, haben es auch nicht erreicht, bei den Gewerkschaftskollegen Einfluss zu gewinnen, um zu sagen, wir wollen einige 100 Millionen D-Mark haben, um dann danach, wenn wir das besetzt haben, überzugehen in eine ökologische Produktion und so weiter. Und ich möchte jetzt praktisch nur den Holger nur gerne fragen, ob er noch zu diesem Vorfall in Nordhausen was sagen soll, zu Bikestrike, weil ich denke, da ist ein kleiner Keimling, der aufdeckt, dass auch für uns eine kleine Gewerkschaft was drin ist. Ja, danke. Holger Rütze. Soll ich jetzt die Geschichte des Strikebike referieren? Ja, vielleicht einfach nur als Beispiel. Naja klar, dürften vielleicht viele Leute mitbekommen haben, also es gab ja, wann waren das, 2007, nicht wahr? 2007 diese Sache mit der besetzten Fahrradfabrik bei Bike Systems in Nordhausen, das war ein Kampf, den die FAU unterstützt hatte und wo ja auch eine Woche in Selbstproduktion, in Eigenregie produziert wurde, damals ein selbst entworfenes Fahrrad, das dann auch maßgeblich durch Unterstützung der FAU vertrieben wurde. Letztendlich ist der Betrieb natürlich nicht in Selbstverwaltung überführt worden, also es gibt jetzt noch einen kleinen Ableger davon, eine GmbH, wo Leute aus der Belegschaft aufgebaut haben. Aber gut, naja, es ist halt ein Indikator für dessen, halt so, dass auch in Deutschland halt solche relativ emanzipatorischen Kämpfe irgendwie auch möglich sind und dass die FAU natürlich auch in einer gewissen Weise halt auch eine, auch als schon kleine Gewerkschaft eine gewisse Leistungsfähigkeit hat, da etwas Programmatisches auch mit zu unterstützen und auf die Beine zu stellen. Ja, genau, das hatte ich ja gesagt. Ich denke, das wird die Frage sein, die Eingangsfrage, die wir am zweiten Block klären. Dann würde ich das jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Dann würde ich euch jetzt in die Pause entlassen und würde sagen, so 10 Minuten Pause. Danach machen wir das zweite Podium, gewerkschaftliche Alternativen und ihre Umsetzung. Ich danke euch. Achso, Rauchen ist draußen. So, ich würde euch bitten, euch wieder hinzusetzen. Wir fahren jetzt fort mit dem zweiten Panel. Es wird jetzt ein bisschen aktueller. Wenn ihr noch einen Kaffee oder ein Wasser in der Hand habt oder gerade dabei seid, das zu kaufen, dann tut das noch. Zigarette aufrauchen, Jacke ausziehen, geht weiter. Handy ausmachen. Handy ausmachen wurde hier noch gewünscht. Tja, neues Podium, neues Glück. Dann stelle ich kurz das Podium vor, die Namen vorne sind auch schon ausgetauscht worden. Dann habe ich hier den Herrn Heinze links, den Herrn Zeuner, Herrn Hayek und den Anwalt Klaus Steele. Ich würde am Anfang wieder die Leitfragen reinbringen. Ich wurde angesprochen irgendwie auf verschiedene Themen. Draußen. Ich denke, das wird jetzt auch der Platz sein, weil jetzt geht es, wie schon angekündigt, eben in das Aktuelle und sicherlich wird auch die Frage gestellt werden, wie weiter und welche Form es noch geben wird. Also Leitfragen sind unter anderem, was bedeutet das de facto Verbot der FAU Berlin für die Koalitionsfreiheit? Wieso gibt es diese neue Qualität der Auseinandersetzung? Verdi als Akteur als Frage. Was muss geschehen, damit sich die Arbeitnehmer selber organisieren können? Welche Optionen haben solidarische Gewerkschaftler oder solidarische Kollegen, sich einzubringen? Gut, dann würde ich das Wort jetzt Andreas geben. Ja, ich bin Andreas Heinze, Vorführer im Babylon seit fast 3 Jahren inzwischen, im Betriebsrat seit November 2008 und Mitglied der Betriebsgruppe der FAU Berlin. Was im Babylon passiert ist, ist einerseits exemplarisch für was in prekären Arbeitsverhältnissen so passiert und andererseits auch sehr besonders, warum wir hier auch alle sitzen. Also das Normale sozusagen an den Arbeitsverhältnissen im Babylon ist das Normale an vielen in Berlin und anderswo auf der ganzen Welt prekären Beschäftigungsverhältnissen in kleinen Betrieben. Das heißt, die Löhne sind sehr niedrig, also in Babylon fingen die bei 5,50 Euro pro Stunde an, für Vorführer gab es 8 Euro die Stunde brutto und dazu kam ein sehr patriarchalischer, willkürlicher Stil. Das ganze System hat funktioniert, das hat so funktioniert, wie Kapitalismus auch sonst so funktioniert, dass also einerseits mit allem sehr schlecht umgegangen wird, also wir haben das als Vorführer zum Beispiel mit den Maschinen erlebt, also es gibt einen unglaublich hohen Verschleiß an Maschinen und Maschinenteilen, aber das wird dann eben immer einfach ausgetauscht. Die Beschäftigten werden aber immer so demotiviert, dass keiner daran Interesse hat, den Laden selber in Eigenverantwortung so ein bisschen auf Vordermann zu bringen und dann werden dann eben die Maschinen und die Leute ausgetauscht. So, und dadurch, dass immer frisches Geld da ist, funktioniert aber insgesamt das System. So, es könnte viel besser funktionieren, aber das ist egal, wenn es auch so funktioniert. So, was dann passiert ist, ist, dass ausnahmsweise mal über eine gewisse Zeit die Belegschaft stabil war, also dass so ein Stamm an vor allem Teilzeitbeschäftigten aus Service und Vorführern längere Zeit da waren und die Schnauze voll hatten und wir beschlossen haben, wir kümmern uns jetzt selber um Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen. Die Alternative zwischen Verdi zum Beispiel oder V stand für uns gar nicht, weil Verdi kein Interesse daran hatte, sich in den Konflikt überhaupt einzumischen. Das ist dann wieder, da geht es dann wieder auf das Generelle über, dass für Verdi da einfach nichts zu holen war offensichtlich. Bei dieser kleinen Belegschaft, das waren damals Ende 2008 noch 30 Leute, inzwischen ist die Zahl auf 18 geschrumpft. Wir haben dann diesen Arbeitskampf mit der FAU geführt. Für mich persönlich war das Motiv, zur FAU zu gehen, unter anderem auch, was Frau Hürtgen vorhin genannt hatte, dass ich aus der DDR komme und gesehen habe, wie eine eigentlich sehr gute Idee von einer emanzipatorischen, besseren Gesellschaft, unter anderem durch das Funktionärstum, letztendlich zugrunde gegangen ist. Und in der FAU hat es dann auch wirklich funktioniert. Also zumindest in diesem Kampf hat es sehr gut funktioniert, dass basisdemokratische selbstorganisierte kämpfen, der selbstorganisierte Kampf. So, dann kommt aber das Besondere wiederum ins Spiel am Babylon, nämlich dass die Politik, der Senat dort sehr stark involviert war. Erstens durch persönliche Verflechtungen und zweitens dadurch, dass sehr viel Geld jedes Jahr in diesen Laden fließt. Bis jetzt waren es immer 320.000 Euro ungefähr im Jahr. Jetzt sind es durch eine zusätzliche Förderung von 30.000 Euro, die tarifgebunden sind, 350.000 Euro im Jahr. Gut, diese Verflechtungen führten dann dazu, zusammen mit dem Arbeitskampf, dass Verdi eingeschaltet wurde. Das behauptet zumindest die Linke, ihr Vorsitzender Klaus Lederer behauptet das. Verdi wiederum bestreitet das und sagt, nein, es ist nicht wahr, es hat sich jemand aus dem Betrieb gemeldet, was die vorher aber nie interessiert hatte, wenn sich jemand aus dem Betrieb gemeldet hatte. Und deswegen wurden dann diese Verhandlungen geführt. Gleichzeitig wurde die FAU dann durch die einstweiligen Verfügung quasi kampfunfähig gemacht oder fast kampfunfähig gemacht. Und Verdi hat dann letztendlich diesen Tarifvertrag abgeschlossen, der Verhandler für Verdi, Andreas Köhn, das ist der Landesvize von Verdi, das wurde zur Chefsache erklärt, obwohl es nur dieser kleine Laden war, für den es vorher kein Interesse gab, hatte dem Betriebsrat vorher versprochen und auch der Belegschaft auf einer Betriebsversammlung, dass natürlich 1:1 der Flächentarifvertrag umgesetzt werden würde, was auch die Belegschaft dann ruhig gehalten hat für die Zeit der Verhandlungen, weil dieser Flächentarifvertrag gar nicht so schlecht ist. Es wurde von der Belegschaft keiner beteiligt an den Verhandlungen. Also es wurde nie gefragt, was bei einem schlauen, sagen wir mal, gewerkschaftlichen Vorgehen eigentlich hätte passieren müssen, dass man zuerst die Belegschaft ins Boot holt, vielleicht den einen oder anderen noch zur Mitgliedschaft bei Verdi bringt. Das ist alles nicht passiert. Die einzige, die teilhat an den Verhandlungen, war das Verdi-Mitglied, die jetzt auch den Tariflohn bekommt, die extra von ihrer Arbeitsstelle, zu der sie outgesourced wurde vorher, wieder zurückgeholt wurde, um sich bei Verdi zu melden wahrscheinlich. So, und letztendlich war dann dieser Tarifabschluss, der Haustarifvertrag, der abgeschlossen wurde am 5.01.2010, weit unter dem Flächentarifvertrag. Verdi hat da ganz klar alle Versprechen gebrochen, hat da auch vorher nie auf Forderungen der Belegschaft reagiert. So, und dann ist diese günstige Position, die wir vorher hatten, diese gute Kampfposition, dadurch, dass es diese Verflechtungen gab mit der Politik, dass es diese hohe Förderung gab, durch die Lohnerhöhungen überhaupt erst möglich waren oder auf jeden Fall möglich sind. Das ist uns dann alles zusammen in den Rücken gefallen, nämlich indem die FAU Berlin quasi verboten wurde, de facto verboten wurde und dieser Tarifvertrag abgeschlossen werden konnte. Und das ist jetzt die Pointe der ganzen Geschichte, also im Moment zumindest für uns die Pointe, dass dieser Tarifvertrag für die Babylon-Beschäftigten nicht mal uneingeschränkt gilt. Die Sache ist die, dass zwar im Haustarifvertrag als Punkt 1 steht, dieser Haustarifvertrag gilt für alle Beschäftigten des Babylon, es rechtlich aber so ist, dass man Tariflohn nur einklagen kann oder überhaupt einen Tarifvertrag für sich selber individualrechtlich, wenn man entweder Mitglied ist der abschließenden Gewerkschaft oder es einen entsprechenden Zusatz zum Arbeitsvertrag gibt oder das überhaupt im Arbeitsvertrag im eigenen vermerkt ist. So, die Lage ist nun so, dass im Babylon alle Teilzeitler praktisch keinen Arbeitsvertrag hatten, keinen schriftlichen Arbeitsvertrag und auch noch keinen haben. Die Geschäftsführung hat es dann gleich dazu genutzt. Also man muss dazu sagen, dass die Teilzeitler in der Mehrheit sind. Von den 18 Leuten, die dort arbeiten, sind 11 Teilzeitler. Hat es dazu genutzt, uns einen Arbeitsvertrag vorzulegen, den wir unterschreiben sollen, um überhaupt in den Genuss dieses Dumping-Tarifvertrages zu kommen. Dieser Arbeitsvertrag ist aber völlig unannehmbar. Man würde sich mit der Unterschrift verpflichten, erstens, dass wenn der Tarifvertrag ausläuft, es ist so, dass der Tarifvertrag selber an die Anhöhung der Förderung vom Senat gekoppelt ist. Das heißt, wenn die wegfällt, hat der Arbeitgeber ein Sonderkündigungsrecht und der Tarifvertrag endet ohne Nachwirkung. Beide Parteien verpflichten sich, innerhalb der Kündigungsfrist in weitere Verhandlungen zu treten, aber es gibt keine Nachwirkung dieses Tarifvertrages. In diesem Arbeitsvertrag steht dann wiederum, sollte der Tarifvertrag durch das Sonderkündigungsrecht des Arbeitgebers beendet werden, werden entsprechende Anpassungen an diesen Arbeitsvertrag gemacht. Und ich verpflichte mich jetzt schon mit diesen entsprechenden Anpassungen, die aber natürlich, also nicht natürlich, aber die sind nirgendwo überhaupt erwähnt, was diese entsprechenden Anpassungen sind. Das ist das eine. Das zweite ist, man würde sich verpflichten, nur noch 10 Stunden pro Woche zu arbeiten, nicht mehr und nicht weniger. Bis jetzt, dadurch, dass wir keine Verträge haben, haben wir das Recht auf mindestens 10 Stunden pro Woche und haben faktisch alle mehr gearbeitet oder die meisten. Obwohl man nur noch 10 Stunden pro Woche arbeiten soll, muss man den Arbeitgeber bei allen Nebenbeschäftigungen um Zustimmung bitten müssen. So, das sind so die wichtigsten Punkte. Es ist völlig unannehmbar als Arbeitsvertrag. Und bis jetzt ist die Situation so, dass alle 11 Teilzeitbeschäftigten sich weigern, diesen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Die Ankündigung der Geschäftsführung war ganz klar, wer diesen Arbeitsvertrag nicht unterschreibt, wird diesen Tariflohn nicht bekommen. Das heißt, wir arbeiten faktisch noch zu den alten Löhnen. Es gibt noch eine Alternative, wie ich vorhin gesagt habe, dass man natürlich bei Verdi eintreten könnte. Dann wäre aber zum Beispiel der Haken, dass der Tariflohn auch dann erst ab der Mitgliedschaft gelten würde. Das heißt, wir hätten dann sogar den ganzen Januar noch zu den alten Löhnen gearbeitet. Und nach Rücksprache mit der Belegschaft hat sich herausgestellt, dass keiner Lust hat, bei Verdi einzutreten. Also Verdi hat sich zumindest im Babylon wirklich extrem disqualifiziert als Gewerkschaft, so dass also ist in dem Betrieb praktisch verbrannt. So, und jetzt ist die absurde Situation entstanden, dass die Leute, die den Kampf geführt haben, den Tariflohn nicht mal bekommen, den sie erkämpft haben. Dass aber die Leute, das heißt zum Beispiel der Theaterleiter Jens Miekert, der persönlich dafür gesorgt hat, dass der Flächentarifvertrag nicht 1:1 umgesetzt wurde, weil er nachgewiesen hat und auch Verdi nachgewiesen hat, dass diese 30.000 Euro viel zu wenig sind für die Umsetzung des Flächentarifvertrages, der bekommt jetzt diesen Tariflohn. Genauso auch die Buchhalterin, die auch sehr loyal dem Chef gegenübersteht und natürlich keinen Finger krumm gemacht hat für irgendeinen Arbeitskampf, auch die bekommt den Tariflohn und andere Leute, die sich bewusst rausgehalten haben, also alle Vollzeitler sozusagen. Das ist im Moment die Situation in Babylon. Und dazu kommt, dadurch, dass die stärkste im Betrieb ausgeschaltet wurde, wir nicht mal mehr fähig sind zu direkten Aktionen, um wenigstens diesen Haustarifvertrag jetzt für uns durchzusetzen. Ja. Da danke ich dir. Also, es sei mir gestattet, irgendwie doch zu erwähnen, dass Verdi ja doch neue Wege gehen kann. In letzter Zeit, ja. Gut, denn. Zum Arbeitsvertrag oder man ist. Wenn das nicht so wäre, dass Sie Mitglieder sind, dann sollte doch Ihr Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz sein, wenn man schon bevorzugen würde. Nicht so, dass Sie den Tariflohn kriegen, sondern Sie haben eine Lohnerhöhung gekriegt. Also, okay. Also Ihre Berufsgruppe darf auch keinen Tarifvertrag auf. Okay. Dann gebe ich das Wort weiter. Ja. Ich finde es interessant, das zu hören aus der Sicht der Babylon-Beschäftigten. Ich hätte es schön gefunden, wenn hier die Möglichkeit gegeben gewesen wäre, dass Andreas Köhn auf diesem Podium sitzt, um seine Sicht der Dinge dem entgegenzuhalten. Die Einlader waren auch bereit, allerdings ging die Einladung an ihn so spät los, dass er gute Gründe hatte, Nein zu sagen. Ich will die Sache nicht kommentieren, außer dass klar ist, dass Verdi hier eine Menge Mist gebaut hat. Das ist klar. Und vielleicht als Zweites, dass es ja vielleicht doch möglich sein wird, in irgendeiner Weise von kollegialer Zusammenarbeit, auch wenn bei Verdi vielleicht eine gewisse Lernbereitschaft eintritt, noch etwas rauszuholen. Denn also wenn der Tarifvertrag gezahlt würde, den ihr jetzt habt, dann wäre das ja schon mal ein Schritt in die Richtung, die ihr alle wolltet. Aber gefragt bin ich ja nach anderen Dingen hier auch, nämlich was das de facto Verbot der FAU Berlin für die Koalitionsfreiheit bedeutet. De facto Verbot, naja, also die FAU darf sich nicht Gewerkschaft nennen und darf nicht Aktivitäten entfalten oder zu solchen aufrufen, zu denen eine Gewerkschaft aufrufen dürfte. Damit ist die Organisation als solche nicht verboten und auch nicht etwa in die Nähe einer kriminellen Vereinigung oder sonst etwas gerückt, wie man bei de facto Verbot vermuten könnte. Es wird euch auch niemand verbieten zu sagen, wir sind doch eine Gewerkschaft, wir wollen jedenfalls eine Gewerkschaft sein, auch wenn die Gerichte noch zu blöd sind, das anzuerkennen. Gerichte außerhalb von Deutschland würden das sofort anerkennen und so weiter. Im Übrigen hat ja sogar Verdi, wenn ich das richtig verstanden habe, und ich bitte mir zu widersprechen, die Bereitschaft erklärt, gemeinsam mit der FAU einen Tarifvertrag, zu Verdis Konditionen sicherlich, aber immerhin einen Tarifvertrag zu unterzeichnen. Das heißt, Verdi selbst ist der Meinung, dass die FAU eine tariffähige Organisation ist. Auch damit könnte man ganz gut argumentieren. Und ich würde es auch Verdi sehr wünschen, dass die deutlicher vielleicht noch als bisher sagen, wir finden dieses Urteil, und zwar insbesondere das Arbeitsgerichtsurteil, wenn ich es recht sehe, ist das Landgerichtsurteil sozusagen nur eine Verlängerung, vielleicht ein bisschen Verschärfung des Ganzen, aber das Arbeitsgerichtsurteil, wir finden dieses falsch. Das Organisationsmodell der FAU ist das unsere nicht, aber deswegen sind die trotzdem eine Gewerkschaft und müssen als tariffähig anerkannt werden. Das wäre, glaube ich, nützlich, wenn Verdi das sich dazu verstehen könnte. Was die Bedeutung ist aus meiner Sicht als Politikwissenschaftler, der sich auch mit Arbeitsbeziehungen und Gewerkschaften beschäftigt hat, scheint mir Folgendes zu sein. Also man kann ja nicht sagen, dass jeder, der sich Gewerkschaft nennt, auch das Recht hat, dann die Rechte, die aus der Koalitionsfreiheit resultieren, in Anspruch zu nehmen. Das versuchen gelbe Gewerkschaften, wie wir wissen, davon war schon die Rede. Und da bin ich auch ganz froh über Arbeitsgerichte, die ab und zu mal sagen, das ist keine Gewerkschaft, weil sie nicht mächtig genug ist. Es gibt ja, wenn ich es richtig sehe, aber dazu kann der berufene Jurist dann auch noch genaueres sagen, drei Grundsätze, die erfüllt sein müssen dafür, dass in Deutschland eine Organisation als Gewerkschaft anerkannt wird. Das ist die, Jochen Gester hat es schon gesagt, die Gegnerfreiheit, die ja außer Frage steht in diesem Fall, anders als bei den sich christlich nennenden Organisationen. Das ist die soziale Mächtigkeit, die betrieblich ja auch außer Frage gestanden hat im Fall Babylon. Und das ist die überbetriebliche Mächtigkeit oder überbetriebliche Organisiertheit. Das Dritte wird der FAU bestritten. Wenn man das im internationalen Vergleich sieht, dazu kann Willi Hayek sicher auch noch ein bisschen mehr sagen, dann habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es ganz außer Zweifel steht, dass auch nach ILO-Konventionen selbst reine Betriebsgewerkschaften, die es woanders gibt, die woanders ganz üblich sind, die sogar von der Rechtsordnung favorisiert werden, etwa in den USA, reine Betriebsgewerkschaften überall als Gewerkschaften anerkannt werden und auch das Recht haben müssen, nach einer der vier Kernarbeitsnormen der International Labour Organization, sich zu organisieren und zu verhandeln und Forderungen zu stellen und alle Rechte eines Koalitionspartners wahrzunehmen. Dass das in Deutschland nicht gehen soll, ist zwar nicht etwas, was, wenn ich es richtig sehe, jetzt erst mit diesen Urteilen rechtlich konstituiert worden ist. Es gibt da irgendwelche Arbeitsgerichtsrechtsprechungen, die nun darauf hinauslaufen, dass eigentlich in Deutschland nur eine Gewerkschaft sein darf, wer sich auch überbetrieblich und zwar als Ordnungsfaktor organisiert. Davon war ja schon mit anderen Worten hier auch die Rede. Aber da folge ich durchaus der Analyse eures Kollegen, dass in Deutschland das Rechtssystem und die politische Ordnung und Gewerkschaften privilegiert, die in besonderer Weise bereit sind, als Ordnungsfaktor disziplinierend zu wirken. Was nicht heißt, dass sie, dass sie keine andere Möglichkeit haben, als so zu sein. Aber diese Art wird privilegiert. Und das soll wohl festgeschrieben werden, weiterhin per Recht. Und es lohnt sich, und das ist, glaube ich, eine generelle Bedeutung von dieser Auseinandersetzung, es lohnt sich dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, öffentlich und auch mit den geeigneten demonstrativen Mitteln, sowie auch rechtlich, dass das deutsche Arbeitsrecht aufhört, nur Ordnungsfaktor-Gewerkschaften für sozusagen das Ideal, das rechtliche Ideal der Gewerkschaften zu erklären. Das wäre das Schweiß ist der edlen Wert. Und insofern finde ich diesen Konflikt sehr, sehr bemerkenswert. Und es ist auch klar, auf welcher Seite ich da stehe, ohne dass ich deshalb mich bekennen muss zu derselben Kritik, die hier an zentralistischen Apparaten geübt wurde und die mir mit Verlaub ein bisschen pauschal erscheint. Und wenn ich da zu dem letzten Punkt noch was sagen darf, der hier gefragt wurde. Ich habe gestern drei bemerkenswerte Äußerungen gehört. Die eine lautete, mein Prinzip ist es, dass sich kein Mensch über einen anderen Menschen erheben darf. Die zweite lautete, jeder Mensch hat die Entwicklungsmöglichkeiten, sich zu entfalten, auch wenn viele ihm das absprechen und wenn es auf den ersten Blick kaum so aussieht. Und die dritte lautete, ich will dafür kämpfen, dass in Berlin-Brandenburg niemand mehr Angst haben muss, für seine Interessen einzutreten. Jetzt dürft ihr mal raten, von wem diese Äußerungen stammen. Die ersten beiden stammen von dem gerade scheidenden DGB-Landesbezirksvorsitzenden Dieter Scholz und die dritte stammte von der gestern neu gewählten DGB-Landesbezirksvorsitzenden Doro Zinke. Ich habe das Vergnügen, beide ganz gut zu kennen und bin ziemlich sicher, dass das auch glaubwürdig war, was die da gesagt haben. Das gibt es auch. Es gibt nicht nur die zentralistischen Apparate, die über die Menschen hinweggehen und die Individuen. Zur Solidarität, um auf die Frage zurückzukommen, die letzte, welche Optionen haben solidarische Gewerkschafterkollegen? Es gibt neben der, also durchaus für mich nachvollziehbaren und verständlichen Kritik an den zentralistischen Apparaten, eine andere Linie für eine andere Unterscheidung, die mir, wenn man über Gewerkschaften nachdenkt, sehr wichtig ist. Und das ist die zwischen exklusiver und inklusiver Solidarität. Also dass Gewerkschaften Solidarität organisieren, ist klar. Michael Sommer hat es gestern auch wieder hervorgehoben in seiner Ansprache. Das ist klar. Aber wie weit reicht diese Solidarität eigentlich? Die Gewerkschaften können Solidarität für eine relativ kleine Kollegengruppe organisieren, Cockpit oder so. Oder nehmen wir die ruhmreiche IG Druck und Papier, wie sie früher hieß, den Verband der deutschen Buchdrucker. Der hat zusammen mit den Arbeitgebern noch bis in die 20er Jahre sich geweigert, erstens Frauen aufzunehmen und zweitens immer für eine Begrenzung der Zahl der Lehrlinge, der Auszubildenden ist er eingetreten, um die Gruppe exklusiv zu halten, die also dann tariffähig und mächtig war. Die waren mächtig, die haben ganz gute Tarifverträge durchgesetzt, aber auf Kosten dessen, dass sie exklusiv blieben. Exklusive Solidarität würde ich auch nicht immer als unmoralisch verurteilen. Aber es gibt da ein Problem, wenn man sagt, wir allein machen sie dich ein und seid solidarisch als Kollegengruppe und nicht darüber hinaus denkt. Das ist natürlich auch ein Problem, was jede Betriebsgewerkschaft, wie gesagt, ich bin dafür, dass Betriebsgewerkschaften sich Gewerkschaften nennen dürfen, egal ob sie es de facto sind oder mehr sein wollen, aber das ist ein Problem, dass Solidarität sowohl aus, denke ich, moralischen Gründen wie auch aus Gründen des Interessenkalküls eigentlich eine Ausweitung braucht über die eigene Kollegengruppe. Und dann kommt man zu der Frage, wie kann denn das koordiniert werden? Und da braucht man eine Organisation. Und da muss man dann aufpassen, dass die nicht abgehoben und zentralistisch wird. Aber die Organisation selber ist ein Teil von Solidarität. So, ich höre hier mal auf. Ich wollte nur mal auf dieses Problem hinweisen, was es also auch noch gibt und was mit einer Kritik an zentralistischen Apparaten alleine noch nicht erfasst ist. Ja, danke dir. Ja, dann würde ich das Wort weitergeben. Du hast das Wort, ja. Ja, erstmal freue ich mich, dass ich hier sein kann, weil ich verfolge seit einiger Zeit diesen Konflikt am Babylon und ich finde, was in dem Babylon passiert, ist einerseits ein Konflikt, der schon lange hier in der Gesellschaft eigentlich präsent ist und der jetzt nur über dieses Landgerichtsurteil eigentlich sehr viel stärker geworden ist, dass eigentlich untersagt wird, einen ganz bestimmten Typ von gewerkschaftlicher Praxis, nämlich eine Gewerkschaft, die natürlich offen erklärt, dass sie die Selbstinitiative, die Selbstaktivität der Leute im Betrieb unterstützt, dass das sozusagen fast ihr Existenzgrund ist. Und das, finde ich, ist eine neue Situation. Die kommt aber nicht daher, dass diese Idee, die Kollegen aufzufordern, praktisch Mut zu haben, auch offen ihre Unzufriedenheiten zu äußern, sondern dass er halt von einem überbetrieblichen Organ gemacht wird. Und da vielleicht auch nochmal zu meiner Vorstellung. Also ich über Jahre, ich bin in dieser gewerkschaftlichen Schulungsarbeit und Bildungsarbeit, da gibt es ja sehr viele Gruppen, die diesen Anspruch haben. Nur diese Gruppen, die sind zumeist in Großbetrieben, treten auf als oppositionelle Betriebsgruppen. Aber die Kerngruppen, ich habe auch 2-3 Flugblätter mitgebracht von Bayern, von anderen, die formulieren natürlich denselben Anspruch. Die formulieren, wir wollen nicht Betriebsräte werden, um euch zu vertreten, sondern ihr müsst wissen, wir können eigentlich als Betriebsräte nur versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, damit ihr selber aktiv werdet und selber was durchsetzt. Und wer weiß, wie schwer die Auseinandersetzungen für die Kollegen waren, die in solchen Zusammenhängen waren. Die wurden natürlich mit denselben Vorwürfen teilweise gekündigt, teilweise wurde ihnen abgesprochen, dass sie überhaupt einen Anspruch haben, als Gewerkschafter aufzutreten. Also wir haben ja Konflikte, die ja alltäglich passieren. Also im Moment werden Betriebsratswahlen vorbereitet. Bei Mercedes gibt es einen klassischen Konflikt, wo Kollegen sich nicht praktisch vorgeführt wurden bei so einer neuen Lohnberechnung und eine alternative Liste gebildet haben. Gut, da gibt es, und das ist vielleicht für nachher, wenn wir die Frage stellen, was wir machen können, da gibt es ja schon einen Schritt. Da gibt es einen offenen Brief von Kollegen, ganz breit, die sich wehren gegen diese Diskriminierung, gegen diesen Versuch, die sogar auszuschließen. Aber der Grundkonflikt ist derselbe. Sie sind angetreten, dass sie sagen, gut, wir gehen in die Institutionen rein, wir gehen in die Betriebsräte rein, aber wir wissen ganz genau, dass in diesen Betriebsräten selber man sehr wenig ändern kann. Was wir versuchen ist, die Kollegen aufzuklären, dass sie in die Lage kommen, selber anfangen, auch nicht nur legale Methoden, sondern einfach anfangen, ihre Interessen zu vertreten. Und das wäre für mich auch die Sache nochmal mit der neuen Qualität. Ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass in den letzten, gerade in den letzten 10 Jahren, schon relativ viele Konflikte gewesen sind, die oft im allgemeinen Bewusstsein, also in diesem, sage ich mal, bundesweiten Bewusstsein oft gering vorhanden sind, aber lokal schon sehr große Bedeutung hatten. Also ein großer Konflikt zum Beispiel bei Siemens, erinnere ich mich sehr genau, vor Jahren in Konflikt, wo auch Kollegen, fast was ich bei Babylon gelesen habe, Kollegen angefangen haben, als sie die Kündigung bekommen haben, gesagt haben, machen wir nicht mehr mit. Und sie den Eindruck hatten, die Gewerkschaft zieht auch mit im Betriebsrat. Angefangen haben zum Beispiel Netzwerke zu gründen. Ganz lange Auseinandersetzungen, die aber am Anfang einen totalen Konflikt mit Gewerkschaften, dann den Versuch, dass halt die IG Metall in dem Fall versuchte, sie zu integrieren, die aber nicht bereit waren, sich integrieren zu lassen und praktisch bis heute noch existieren. Als praktisch ein Interessenverband, aber halt betrieblich fixiert, der als Anspruch hat, als Teilanspruch, wir wollen ein emanzipatives Verhältnis entwickeln, mit dem Anspruch fast, dass das Grundlagen sind, und das wollte ich mal anschneiden, nur so ein Verhältnis, das man entwickelt, dass die Leute selbst aktiv werden, macht überhaupt denkbar in der Gesellschaft, dass man die Lohnarbeit abschaffen kann. Also dieser Punkt, der fiel noch gar nicht, aber ich glaube, den sollte man mit reinbringen, also diese Vorstellung von die Kollegen aufzufordern, lasst euch sowas auch wie in Babylon nicht gefallen, macht es öffentlich. Das sind Voraussetzungen, wie man die Verhältnisse überhaupt nur ändern kann. Und auch nicht nur in Babylon, dass sich sowas entwickelt. Und ich glaube, da liegt auch eine Qualität, die sich heute zeigt, wenn ihr zum Beispiel Lebernet anguckt, also Internetportale, die ja doch relativ sensibel sind für solche Vorgänge. Was im Moment im Bremerhaven passiert, also, und das ist für mich auch wichtig für diesen Zusammenhang zwischen prekären Verhältnissen und Verhältnissen, die prekär werden. Also da hat man sehr stabile Arbeitsverhältnisse in so einem Hamburger Hafen mit Leiharbeitsfirmen, die an die Schiffe die Leute vermitteln. Da hast du den Konflikt, der so entstanden ist, dass diese Leiharbeitsfirmen mit Verdi einen Vertrag machen, dass diese Facharbeiter, die teilweise Kranführer und andere sind, plötzlich runtergestuft werden von 14 auf 9 Euro. Und der wird abgeschlossen von den etablierten, in dem Sinn gewählten Repräsentanten der Gewerkschaften zusammen mit dem Arbeitgeber. Und die Kollegen kriegen dieses Ergebnis serviert. Und ich glaube, sehr typisch, dass das keine Frage ist des Bewusstseins, weil jeder hat einen Kopf auf der Schulter und kann denken und sagt, 9 Euro, was machen die? Und was bilden sich? Dann bilden sich in so Auseinandersetzungen wie jetzt da Hafenkomitees, wo die Leute anfangen, wir müssen Straßen blockieren. Ihr könnt da im Radio Bremen den Bericht gestern, die haben Straßen probiert und fangen an zu diskutieren, was machen wir denn? Also eine Situation, die, jetzt könnte man so reihum machen, anderswo ähnlich läuft, auch in den großen Betrieben läuft, dass Kollegen zum Beispiel gekündigt werden, ich habe von Bayer mitgebracht, türkische, kurdische Kollegen, die dann sagen, nein, wir suchen uns einen Anwalt, die Gewerkschaft hat abgeschlossen, wir suchen uns einen Anwalt, versuchen praktisch über Flugblätter, über Demonstrationen Druck zu machen, dass wir das nicht akzeptieren. Und ich glaube, so Situationen, ich bringe es nur als ein Beispiel, die gehen natürlich ein, auch in so einen Beschluss. Ich habe den Beschluss gerade von dem Landgericht gelesen, weil was mir dabei auffiel, ist gerade dieses Landgericht Berlin. Ihr kennt ja auch diesen Fall und einige, die sind ja auch hier und arbeiten damit, um diese Kassiererin Emily. Und ich habe selten so ein reaktionäres Urteil gelesen wie von diesem Landgericht Berlin gegenüber Emily. Aber das Problem auch bei Emily ist ja das Verhältnis dieser Gewerkschaft Verdi, und das rede ich jetzt über Berlin, zu so einer Initiative, einer Kollegin, die praktisch in den Streik geht, danach also gekündigt wird, rausgeschmissen wird und es entsteht eine Initiative, die in dem Sinne nicht kontrolliert ist, wie Bodo ganz richtig sagt, dieser Begriff fand ich ganz gut, die nicht kontrolliert ist von der Gewerkschaft, aber ihr wurde jederzeit angeboten, sie können da reinkommen, aber auf der gleichen Ebene. Hier wird nicht verhandelt, dass da eine Hierarchie kommt, die uns vorschreibt, wie wir die Auseinandersetzung zu führen haben. Und genau das ist, glaube ich, ein Punkt, und das kann ich auch bestätigen, immerhin 8,5 Jahre habe ich da gearbeitet bei diesem DGB. Das Schwierige ist bei diesen, ja, sagt zentralistischen Apparaten, diese Apparate, die können überhaupt keinen von ihrer inneren Funktionsweise über ihre Hierarchie ein emanzipatives Verhältnis entwickeln. Also zum Beispiel die Kollegen aufzufordern, in die Auseinandersetzung zu gehen, das geht einfach nicht, sondern sie können, wenn überhaupt, versuchen, Bewegungen natürlich, wenn man sieht, und da ist die Belegschaft halt sehr klein von Babylon, dass diese Belegschaft eine relativ große Anzahl hat, dann kann man nicht einfach konfrontativ wie immer Babylon vorgehen, sondern man kann aber versuchen, dann halt so eine Bewegung auch in der Weise zu schwächen. Das ist ein ganz nüchterner Vorgang, weil da ihre Existenzgrundlage beruht darauf. Und ich finde, wenn ihr sagt, die andere Orientierung, und da würde ich die FAU nur als ein Symbol nehmen. Also wir haben heute auch in der ganzen zunehmenden Auseinandersetzung, finde ich, also merke ich auch in den ganzen Zusammentreffen mit den Kollegen, ein unheimlich hohes Bedürfnis, dass die Leute spüren, es geht jetzt an unsere Existenz. Und wir müssen was tun. Und dann entdeckt man viel mehr dieses instrumentelle Verhältnis, dass sie plötzlich sagen, warum bin ich in der Gewerkschaft? Die machen ja nichts. Oder schließen gegen uns ab. Und von daher so eine Entscheidung hier wie, also so dieser Konflikt hier in Babylon, ich finde, der hat schon eine bestimmte Weise so einen symbolischen Wert. Und da komme ich nochmal zu diesem Internationalen. Auf der einen Seite zeigt er natürlich was in anderen Ländern unheimlich ausgeprägt ist. Also dieser Unterschied, Frankreich wird ja immer erwähnt, dieser Unterschied zwischen Gewerkschaften, die natürlich in so einer Krise eine absolut zentrale Rolle haben, auch gerade in Frankreich, Bewegungen zu kontrollieren. Zu kontrollieren und von der Regierungsmacht anerkannt zu werden. Also in Frankreich der klassische klassische Diskurs da, was ich immer sage, oder die Ausdrucksweise ist ja, dass zum Beispiel Sarkozy sagt, in unserem Land gibt es verantwortungsvolle Gewerkschaften und verantwortungslose. Und diese verantwortungslosen Gewerkschaften sind natürlich Gewerkschaften, die in dem Sinne auffordern die Kollegen, also die praktisch ihre Infrastruktur, ihre Logistik bereitstellen, den Bewegen, in der dass die Kollegen anfangen, die Sache in die Hand zu nehmen. Und darüber auch, und das finde ich also, der Punkt wollte ich auch abschließen, nur über so eine Vorstellung können wir doch überhaupt eine andere Vorstellung von Gesellschaft entwickeln, dass die Sachen in die Hand genommen werden, dass eine Organisation, da ist nicht die EVU, nur auch andere Gruppen, hinter einer Bewegung stehen, als sie sie fördern, also sozusagen ihre eigene Entmachtung betreiben. Und Gewerkschaften hat ja eine andere Funktion, also bisher Ordnungsfunktion, Disziplin, im Prinzip ein Apparat, der gerade in der Krise absolut zentral wird, auch solche Unzufriedenheiten nicht zu radikalisieren, aber damit auch Kollegen nicht spüren, und das ist ja die schöne Sache mit 6 Tage Opel, dass sie Macht haben, dass sie in der Bewegung wie 89 plötzlich auf die Straße die Leute gehen und merken, es kann weitergehen. Und nur so, aus so einem emanzipativen Verhältnis, kann überhaupt die Vorstellung entstehen, dass sich eine andere Gesellschaft herausbildet, nicht nur bei Minderheiten, also vielleicht bei uns, die hier im Saal sind, sondern dass eine Mehrheit anfängt, über ihre praktisch die Sache auch merkt. Es gibt auch Organisationen, die es unterstützen können. Und deshalb bin ich hier und da hoffe ich, dass wir auch was zustande kriegen. Danke dir. Und ja, jetzt kommen wir zu Klaus Stehle, der vielleicht auch was zu der rechtlichen Sache sagt und auch zu den Steinen, die da im Weg liegen. Ja, mein Name ist Klaus Stehle, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe eine Kanzlei hier in Berlin und habe das Vergnügen, die FAU zu vertreten in den gerichtlichen Streitverfahren. Normalerweise, wenn ich kollektive Streitigkeiten vertrete, sind es die Streitigkeiten, die Betriebsräte haben, und die Konflikte, die jetzt die FAU hat, ist für mich auch etwas Besonderes. Betriebsräte jedenfalls ist für die meisten Beschäftigten in Betrieben, die, ja, wo die Kollegen etwas und Kolleginnen etwas verbessern wollen, bestimmte Dinge in den Griff bekommen wollen, der erste Ansatz. Und Betriebsräte merken sehr schnell, dass ihre Macht begrenzt ist, weil sie gerade an der spannenden Frage der Lohnhöhe nicht mitzubestimmen haben. Das heißt, Betriebsräte können bei entsprechendem Engagement zwar innerbetrieblich Konflikte auch so austragen, dass sich für die Mitarbeiter was verbessert. Wenn diese Konflikte aber an den Kern, nicht, Arbeit gegen Geld, an das Austauschverhältnis rangehen, sind die Möglichkeiten zuletzt begrenzt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diesen Punkt klären, und an der Stelle kam jedenfalls in Babylon dann die FAU zum Zuge. Warum? Allgemeiner Befund, nicht, im Anfang der 90er Jahre waren noch 75% aller Arbeitsverhältnisse im Westen der Republik unter der Geltung von Tarifverträgen. 75% ist eine riesige Zahl. Und heute im Westen nur noch 50%. Im Osten sind es nur 25%. Das heißt, wir haben einen Rückgang an tariflicher Macht in Betrieben. Das beruht zum einen darauf, dass die Gewerkschaften selbst nicht mehr so mächtig sind, dass aber natürlich auch Gegenstrategien der Arbeitgeber entwickelt wurden, also aus Tarifvertrag schließenden Verbänden auszusteigen, diese Verbände zu verlassen. Und viele Arbeitgeber haben ja Tarifverträge einfach so angewandt, haben es in ihren Arbeitsverträgen mit aufgenommen. Die sind natürlich mittlerweile auf den Trichter gekommen. Muss man ja nicht. Man kann ja auch x-beliebig andere Dinge da reinschreiben. Wenn man aber diesen Befund hat und feststellt, dass also eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen nicht mehr unter einer Regelungsmacht stehen, ja, dann fragt sich natürlich, wie diese Lücke, diese Regelungslücke, diese normative Lücke ausgefüllt wird. Und Tja, und wenn die etablierten Gewerkschaften in diese Strukturen nicht hineinkommen, nicht mehr präsent sind, weil sie erst mal sagen, ja, dann bringt uns doch die entsprechende Mitgliedschaft. Und es gibt Modelle der Selbstorganisation, Modelle, in welchen Arbeitnehmer eine Struktur finden, in der sie sich sozusagen artikulieren können, jenseits des Betriebsrats, auf einer Ebene, die das, auch das Verfassungsrecht vorgibt, nicht? Artikel 9 Absatz 3 sagt, nicht? Man kann Arbeitnehmervereinigungen gründen, die sind frei, Abreden, die dem entgegenstehen, sind verfassungswidrig. Wenn es solche Vereinigungen gibt und die können die Arbeitnehmer organisieren, kann eine neue Qualität geschaffen werden. Und dann gibt es sowas wie diese Verbote, nicht? Den Arbeitskampf, den Boykott zu verbieten oder jetzt sogar zu verbieten, dass sich die FAU Gewerkschaft nennt. Die Gerichte, das Bundesarbeitsgericht, aber auch das Bundesverfassungsgericht, die haben Kriterien dafür entwickelt, was ist Gewerkschaft, was ist Tariffähigkeit. Und das macht sich an den tradierten Strukturen fest. So sind nun mal die Gerichte, die schauen nicht nach vorne, sondern zurück. Und Herr Marx hat es auch, denke ich, mir vorher gut beschrieben, mit den, ja, die Machtstrukturen werden natürlich in solchen Kriterien abgebildet. Wichtig ist bei diesen Kriterien, ich werde sie nachher noch mal kurz zitieren, wichtig bei diesen Kriterien, die von der Rechtsprechung entwickelt wurden, ist zu wissen, sie stehen in keinem Gesetz. Das heißt, wir reden hier tatsächlich über Rechtsprechung. Also die Voraussetzungen, nach denen diese beiden Verbotsverfügungen ergangen sind, sind gelebtes Recht, also Richterrecht und nicht geschriebenes Gesetz im Bundesgesetzblatt. Und jetzt muss man vielleicht doch einen Schritt zurückgehen. Die Rechtsprechung, also die Gesetzgebung in Deutschland ist so angelegt, dass man gesagt hat, naja, dieser Raum, in dem sich Gewerkschaften bewegen, den will man eigentlich gesetzlich nicht normieren. Man weiß ja nie, was da so kommt, es ist ja auch alles schwer zu fassen. Das überlässt man den Gerichten. Aber dieses Überlassen an die Gerichte ist sozusagen, die Gerichte reflektieren eine gesellschaftliche Denke und solange so gedacht wird, kulturbedingt, vielleicht sind wir halt so in Deutschland, reflektiert das Gericht dann eben auch solche Verbotsverfügungen. Die Kriterien, nach denen die Tariffähigkeit von Gewerkschaften dekliniert wird, das ist einmal, sie müssen frei gebildet sein, also kein Zwang, Mitglied zu werden, nicht? Also es gibt ja, also gibt Beispiele, da muss man dann Gewerkschaftsmitglied werden, nicht? Bevor man irgendwo, es gibt auch in Berlin Betriebe, die haben einen hohen Organisationsgrad, muss ich jetzt nicht vertiefen. Dann zweites Kriterium, die Gegnerfreiheit, ganz wichtig, nicht? Also die Arbeitgeber dürfen nicht Einfluss auf diese Gewerkschaft haben und gelbe Gewerkschaften, das Stichwort wurde schon genannt, da gibt es den begründeten Verdacht, dass die Gegner finanziert sind. Es gibt in München, AOB, gibt Gewerkschaften, sogenannte Gewerkschaften, da ist es mittlerweile gerichtskundig, dass die Gelder von den Arbeitgebern, mit denen sie mutig verhandelt haben, erhalten haben. Und es muss überbetrieblich sein. Die überbetriebliche Grundlage, auf der Gewerkschaften organisiert sein müssen, erfüllt jedenfalls nach meiner Auffassung auch die FAU. Sie ist überbetrieblich organisiert und Gewerkschaften müssen unabhängig sein. Auch ein wichtiges Kriterium, gemeint ist unabhängig von Kirchen, unabhängig von Parteien. Auch da, denke ich mir, ist die FAU völlig unverdächtig. Dann muss sie noch das geltende Tarifrecht für sich verbindlich anerkennen. da würde ich schon mal sagen, da müsste man doch in eine gewisse Diskussion einsteigen, weil mit dem verbindlichen Tarifrecht wird eigentlich nur die Rechtsprechung gemeint. Das heißt, es gibt tradierte Rechtsprechung und die sagt, nach welchen Kriterien Arbeitskämpfe geführt werden. Ich denke mir, auch darauf wird man sich einlassen müssen. Da gibt es Verhältnismäßigkeitsgrundsätze, da mag man lange abwägen. Aber nun kommen wir an den Knackpunkt. Die müssen, also Gewerkschaften, tariffähige Gewerkschaften, müssen in der Lage sein, durch Ausüben von Druck auf den Tarifpartner zu einem Abschluss zu kommen. Das wird sozusagen als Machtfaktor beschrieben, als soziale Mächtigkeit. Und diese Frage, die hat das Gericht, das Arbeitsgericht, und demnächst steht auch eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts an. Da haben die gesagt, naja, also mit so wenig Mitgliedern in einem Bereich Berlin und möglicherweise sogar Brandenburg, das sei jedenfalls nicht ausreichend an Macht. Und deshalb wird die Tariffähigkeit versagt. Und hier, an dieser Stelle, muss man, denke ich mir, neu ansetzen. Man muss ansetzen, weil man einmal über die Grenzen schaut und sagt, okay, gibt es nicht in anderen Ländern andere Modelle, und wird erkennen, dass eine syndikalistische Organisationsform, eine auf den Betrieb zugeschnittene Form der Mächtigkeit Anerkennung findet. Aber die Bundesregierung war clever, die hat gesagt, was die gewerkschaftlichen Organisationsfragen, Tariffähigkeitsfragen angeht, wollen wir uns weder von Europa noch sonst wie hereinreden lassen, und haben das auch in internationalen Verträgen, also insbesondere mit der EU, weitgehend ausgeklammert. Kann man also wahrscheinlich vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Blumentopf gewinnen. Das heißt, die Veränderung muss im Grunde genommen in der Bundesrepublik stattfinden, und hier muss quasi ein neues Denken ansetzen. Das neue Denken könnte ich mir jetzt als Jurist vorstellen, dass man zwar die Überbetrieblichkeit bejaht, es gibt eine Struktur, die sozusagen über einen Betrieb hinausgeht, aber die Mächtigkeit mit dem sozialen Gegenspieler über den Haustarifvertrag definiert, der ja also jedenfalls im Tarifvertragsgesetz erwähnt ist, und über den Druck, den ich in einem Unternehmen aufbauen kann, weil ich die Belegschaft organisiere, den Gegenspieler zum Abschluss zwinge. Ich meine, warum hat Verdi hier so einen Tarifvertrag bei Babylon abgeschlossen? Nicht, weil Verdi so stark ist. Nicht? Und sozusagen, das ist im Grunde genommen Beleg dieser Mächtigkeit. Ja? Bis die Rechtsprechung jetzt diesen Schritt geht, ihn so zu vollziehen, dass er sozusagen als eine Voraussetzung für die Tariffähigkeit einer Gewerkschaft gilt, nicht? Wird vielleicht noch viel Wasser die Spree hinunterführen, fließen, aber der Kampf muss sozusagen an allen Enden geführt werden. Ich meine, dass er eben auch rechtlich geführt werden muss. Und deshalb unterstütze ich die FAU gerne in diesem Kampf, der sozusagen gegen die etablierten, auch rechtlichen Denkstrukturen an dieser Stelle geführt wird und die im Ziel dazu führen muss, dass sozusagen das Bundesarbeitsgericht und auch das Bundesverfassungsgericht, dass die etablierte Rechtsprechung sich an der Frage der Mächtigkeit ändert und neue Aspekte ins Denken aufnimmt. Und dann, denke ich mir, ist es sicher beispielgebend, was jedenfalls im Babylon zu einem gewissen Teilerfolg geführt hat. Der Kampf geht sicher an der Stelle noch weiter. Dankeschön. Danke dir auch. Ja, dann würde ich jetzt sagen, können wir die zahlreichen Fragen aufnehmen, die entstanden sind. Ja, für mich als Gewerkschafter, ich bin jetzt Rentner, aber wo ich 4 Jahrzehnte in Großbetrieben gearbeitet, war eigentlich die Frage immer virulent, dass Koalitionsrecht ja eigentlich auch heißen muss, dass man zeitweise Koalitionen gründen kann, also für 6 Wochen oder für ein halbes Jahr. oder dass man die Halle 132, dass die eine Koalition schließen kann, oder sagen wir alle Maschinen, die auf der Fensterseite der Halle 132 sind oder sowas. Und von daher, das halte ich für wichtig, sagen wir, in das deutsche Bewusstsein hineinzubekommen, dass Koalitionen eigentlich, oder das Koalitionsrecht nicht nur deckt, dass Häuser mit Tausenden von Telefonen Gewerkschaft sind, die ihr Koalitionsrecht ausüben können, sondern dass die Koalition ein Menschenrecht ist, was sozusagen individuell, natürlich nicht als Einzelner, aber kollektiv und individuell ausgeübt werden kann. Insofern halte ich diesen Konflikt hier für ganz wichtig, und ich habe diesen Gedanken auch, wenn der eine oder andere dabei war im Sommer, als es hier unten diese schöne Filmnacht gab, auch in meinem Diskussionsbeitrag schon eingebracht. Wo ich denke, dass man vielleicht auch mal eine interessante Diskussion lostreten könnte, ist, wir haben die Erfahrung gemacht, das ist jetzt alles Europa, ja, und da kann also jedes Unternehmen nicht europarechtlich da in Luxemburg, in Italien, in Monaco und Schweden oder Finnland, besser, da sein Unternehmen aufmachen und sein Geld da hin und her schieben und seine Investitionen. Ist das denn diese europäische Dimension eigentlich nur eine Sache, die für diese Minderheit von Unternehmern gilt? Oder aber ist es nicht so, dass also auch Institutionen wie Gewerkschaften so etwas auf die Beine, dass sie sagen, wir sind jetzt Europa? Und dass man vielleicht folgendes Spielchen machen könnte, dass der FAU Berlin, denn ich glaube, es ist ja nur die FAU Berlin, der verboten worden ist, Gewerkschaft zu sein, mal in Italien mit Basisgewerkschaften, in Spanien CNT, in Frankreich mit Süd spricht, ob der Verband der FAU Berlin nicht deren Teil werden kann. Und dann wäre die gerichtliche Auseinandersetzung, würde ja gegen eine europäische Gewerkschaftsorganisation gehen. Und ich glaube, da könnten wunderschöne Erkenntnisse draus werden, was Europa ist. Ich wollte, vorhin habe ich da hinten eine Frage, du hattest eine Frage, die ich jetzt geschoben hatte. Könntest du die vielleicht nochmal formulieren, oder hast du die schon beantwortet gekriegt? Ich wollte dich nicht übergehen. Ja, du. Ja, weiß ich leider nicht. Also im Grunde ist die ja beantwortet. Ja. Eben ich sage dann immer, ich gehe da so ein bisschen dran, dass ich eben über die Form von Gewerkschaft nachdenke und ja, dann eben letztendlich mich so ein bisschen wundere, wie weit das eben schon wieder rechtlich eingebunden ist. Ne? Weil ich denke, ganz schlicht und einfach, das Problem Gewerkschaft ist eben, entsteht durch diese soziale Notwendigkeit. Und deswegen ist die Frage eben, wie anders hätten sich diese Gewerkschaften, die wir haben, etablieren sollen? Zeitlauf. Also ich denke mir immer, die hatten mit Sicherheit ihre Berechtigung, und interessant eben auch diese Macht, ne? Via Definition, rechtliche Definitionen haben sie ja nicht mehr. Alles das, was gefordert wird, wird ja im Prinzip, kommt es ja immer zu irgendwelchen Kompromissen. Und das finde ich interessant, ob das nicht dann auch ein Aufruf ist, eben wirklich Macht zu zeigen. Ne? Rechtlich gesehen, das frage ich mich dann. Ich bin wirklich, also ich sage absolut, ich sage dann immer, mir fehlt in fast vielen Sachen eben so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, der geht verloren. Und wenn ich sowas höre, so solche Formulierungen, dann denke ich immer, wo soll man sich dann eigentlich dann einfinden? Das ist für mich, wenn ich sowas höre, eben Aufruf, eben zeigt mal, wie stark ihr seid, wenn es daran fehlt. Eine Bemerkung und eine Frage. Alle drei Redner haben ja unter verschiedenen Gesichtspunkten eben schon mal die Grundsätzlichkeit des Konfliktes eben deutlich gemacht. Kollege Stehler hat am Schluss nochmal am Beispiel der Tariffähigkeit eigentlich besagt, wie radikal sich und wie drastisch sich selbst die Tariffähigkeit der großen etablierten Gewerkschaften in Deutschland geändert haben. Die Zahlen sind ja gefallen. Und ich glaube, dass das auch allen klar ist. Und der Kernpunkt, glaube ich, vor dem wir jetzt stehen im Moment in der Gewerkschaftslandschaft, ist, dass auf diese neue Situation auch neu reagiert werden muss. Das heißt, in vielen Sektoren überhaupt neue Tariffähigkeit erst erkämpft werden muss. Das ist ja auch sozusagen de facto das Umfeld des Streits um Babylon oder des Konfliktes um Babylon. Was bei aller Berechtigung der Kritik an den Hierarchien der DGB-Gewerkschaften, was ich aber der FAU gern sagen möchte, ist, vieles von dieser Kritik scheint mir auch sehr stereotyp zu sein. Zu dieser Veränderung der Landschaft auch, gehört eben auch eine drastische Veränderung der Gewerkschaftslandschaft. Inzwischen haben wir ja nicht mehr nur DGB-Gewerkschaften. Die großen Auseinandersetzungen der letzten Jahre, ich will das nur mal in Erinnerung rufen, sei es im medizinischen Bereich, Marburger Bund. Ich bewerte jetzt nicht die einzelnen Konflikte und die einzelnen Gewerkschaften, die da entstanden sind. Aber und im Eisenbahnkonflikt vor ein paar Jahren war es die GDL. Das macht nochmal deutlich, dass sozusagen das Feld, um was es hier geht, sehr viel breiter ist als sozusagen die über Jahrzehnte auch eingeübte Kritik an bestehenden Strukturen. Ich glaube, das muss man zur Kenntnis nehmen und auch gerade wenn diese Grundsätzlichkeit des Konflikts ausgeweitet und bewusst gemacht werden soll und sozusagen für eine neue gewerkschaftliche Kultur, basisorientierte gewerkschaftliche Kultur geworben werden muss, dann muss das eben mit ins Blickfeld geraten. Das scheint mir jetzt gerade in Richtung FAU nochmal sehr wichtig, aber auch für alle anderen. Also für uns alle anderen. Ja? Ich gehöre auch eher zum basisorientierten Flügel der DGB-Gewerkschaften, bin Verdi-Mitglied. Und Andreas Köhn, von dem ja hier unrühmlicherweise viel die Rede war, war früher mal Mitglied im Bündnis kritischer Gewerkschafterin Ost-West. Einige ältere Kollegen, die dabei sind, werden sich vielleicht an diesen Namen noch erinnern. So, das war nur meine Bemerkung, meine Frage. Rechtsfragen sind bekanntlich Machtfragen und bei Richterrecht ganz besonders nochmal. Und ich denke, das macht auch deutlich, wie notwendig der Konflikt darum ist, zu führen auf allen Ebenen, auch auf der juristischen Ebene. Und das ist die eine Ebene, denke ich mal, die geführt werden muss. Jetzt habe ich eine konkrete Frage an den Kollegen Steele und auch Bodo Zeuner nochmal unter dem politikwissenschaftlichen Aspekt. Wenn die Situation so ist, wie sie ist, und nicht auf die Schnelle verändert werden kann, was ich bedauern würde, aber das ist ja auch nicht auszuschließen. Was ist denn die Folge eigentlich für alle anderen vergleichbaren Konflikte, wenn einer neu entstehenden Gewerkschaft die Tariffähigkeit abgesprochen wird im überregionalen Bereich und sie kämpft aber real hier um einen Haustarifvertrag? Das ist erstens juristisch, glaube ich, zumindest widersprüchlich. Zweitens wäre eine mögliche Antwort darauf die Gründung von unabhängigen Betriebsgewerkschaften und die Bildung von Föderationen unabhängiger Betriebsgewerkschaften. Könnte das eine mögliche Strategie sein? Also als erstes denke ich, dass neue Kampfformen und neue Formen der Organisation auch etablierte Gewerkschaften im Denken, wenn sie denn hinschauen, wenn sie zuhören, dass sie die auch weiterbringen. Das heißt also, es kann über den Wettbewerb auch Neues entstehen. Wenn sozusagen die Etablierten nicht lernen und andere Organisationsformen dieses Defizit ausfüllen, dann wird über die Frage der Mächtigkeit sicher zu entscheiden sein. Ich meine, die Machtfrage muss in einzelnen Betrieben gestellt werden, kann aber heute mit der etablierten Rechtsprechung, die wird immer Nein antworten. Das ist sozusagen klar. Das heißt also, es müssen erstmal die abstrakten Voraussetzungen, also diese gesellschaftliche Machtfrage, die muss aufgeworfen werden und muss neu beantwortet werden. Und ein Bewusstsein dafür, denke ich, ist schon allgemein vorhanden, aber es ist eben nicht Teil des herrschenden Bewusstseins. Und das wird sich eben auch in der Rechtsprechung niederschlagen. Und die Veränderungen, die ich mir auch über dieses Verfahren erhoffe, setzen eine Form von Reflexion voraus, der in Teilbereichen schon erfolgt ist. Also weil der Einwand kam ja, und was machen denn die Ärzte? Die treten als Marburger Bund und als Gewerkschaft an und setzen, gerade gestern hat mir ein Betriebsrat erzählt, in seiner Klinik von 3.300 Euro ist die Vergütung jetzt auf 3.800 Euro angestiegen. Das ist ein beträchtlicher Einkommenszuwachs für den, ich sag mal, einfachen Arzt, wenn man sich schaut, was eine Krankenschwester da an Zuwachs in der Zeit erzielt hat. Das heißt, da ist eine mächtige Gewerkschaft deshalb mächtig, oder ist eine Marburger Bund deshalb mächtig, weil sie Arbeitnehmer in einer Schlüsselposition vertritt. Das Gleiche können wir für die Piloten feststellen, das können wir für die Lokomotivführer feststellen. Und da kann man in den Urteilen auch des BAG nachvollziehen, dass sie sagen, naja, mächtig ist auch derjenige, der Arbeitnehmer vertritt, auch wenn er klein ist, wenn sie denn nur in der Schlüsselposition sind und darüber Druck ausüben können. Das heißt, die schauen immer vom Ergebnis her. Ist Druck entstanden? Hat dieser Druck zu Abschlüssen geführt? Also ist es eine Gewerkschaft, also ist es eine, liegt Tariffähigkeit vor. Das heißt, klar, im Grunde genommen würde jeder sagen, das ist so ein Tautologieschluss sozusagen, wo nicht Henne oder Ei, aber dieser Weg, der mag zwar steinig sein, aber der wird eben nicht nur auf der juristischen Ebene geführt, sondern er muss gesamtgesellschaftlich geführt werden. Und deshalb ist sozusagen der Rechtsstreit, das kann nur ein Teil von irgendetwas sein. Nicht? Also, aber trotzdem muss er geführt werden. Und die Hoffnung, dass es sozusagen sich an der Stelle ändert und die Voraussetzungen sich drehen, hätte dann natürlich eine große Ausstrahlungswirkung auf die Frage, wie man in Zukunft damit umgeht. Und jetzt mal vom sozusagen das Worst-Case-Szenario, die Urteile werden nach tradierter Linie durchdekliniert und sind nicht so, wie wir das uns erhoffen, dann gilt es natürlich auf juristischer Seite, sich auch mit diesen Urteilen dann auch neu auseinanderzusetzen, um eine auch juristische Diskussion darüber auszulösen, um dann die gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskussionen mit in diesen Diskurs aufzunehmen, um dann zumindest zukünftige Entscheidungen, um jedenfalls das Feld für zukünftige Entscheidungen anders zu bestellen, als es vielleicht heute noch bestellt ist. Ja, zu Bernd Gerkes Frage. Also mir fallen da nur so Rumspinnereien ein. Also Föderation unabhängiger Betriebsgewerkschaften. Gut, hat man schon. Bitte? Mikro. Föderation unabhängiger Betriebsgewerkschaften, na gut, da gibt es ja internationale Vorbilder in Italien oder Frankreich. Es ist ja noch nicht so, dass dadurch die Gesamtbewegung immer stärker geworden ist. Von daher würde mir, und da bin ich mit Verlaub Traditionalist einfallen, machen wir doch lieber aus den DGB-Gewerkschaften mehr basisdemokratische, stärken wir die basisdemokratischen Elemente da und knüpfen auch an die Diskussion, die ja selber führen über Mitgliederverlust und Organizing und so weiter. Es ist ja nicht so, dass sie das Problem, was hier ja auch auf dem ersten Panel schon eigentlich diskutiert werden sollte, dass es immer schwieriger wird, prekarisierte Menschen zu organisieren, dass sie das Problem nicht sehen. Es gibt ja ganze Organizing-Projekte, da auch bei Verdi und da ist nicht alles schlecht. Also da in diese Richtung würde ich doch eher denken wollen, als jetzt zu propagieren, lasst überall in jedem Betrieb, bildet eure eigenen Gewerkschaften und die sollen mal ihre Mächtigkeit Betrieb für Betrieb ausprobieren. Wo bleibt die überbetriebliche Solidarität und die Möglichkeit, dass die Stärke, die in einem Betrieb da ist, auch anderen zugutekommt, denn eigentlich? Das fände ich nach wie vor wichtig, auch wenn also sehr häufig damit argumentiert wird und auch innerhalb der DGB-Gewerkschaften die Konkurrenz zwischen den einzelnen Betriebsbelegschaften und zwischen stärkeren und weniger starken gepflegt wird, das weiß ich wohl. Okay, so viel fällt mir ein zu der Frage. Ich habe dich gesehen, aber einen Moment. Ja, ich wollte auch was dazu sagen. Ja, dann sag. Weil, ja gut, eben, wo du hattest nochmal zugespitzt. Ich glaube schon, dass man sehr genau hingucken muss, auch wenn wir über andere Länder reden, Erfahrungen von den anderen Ländern heranziehen und dass wir auch in unser Land gucken müssen. Es ist natürlich eine Tatsache, diese Krisenphänomene in den Gewerkschaften, die haben dazu geführt in den letzten Jahren, überall, wo so Konflikte auch waren, dass sich Unzufriedenheiten auch formiert haben in neuen Formen von Gruppierungen, von Gewerkschaften, ganz schnell. Also zum Beispiel der vorletzte Tarifkonflikt am Frankfurter Flughafen hat dazu geführt, dass sich ganz schnell die Piloten zum Beispiel in diesen Tarifverträgen nicht wiedergefunden haben, sich neu organisiert haben. Inzwischen eine Gewerkschaft entstanden ist, Cockpit, mit 93% der Piloten organisiert. Genauso GDL oder andere. Also ist diese Phänomene, das finde ich, ist ja ein Teil, was sich entwickelt. Aber was ich vorhin sagen wollte und was ich glaube, ganz zentral ist, auch für die anderen Länder, weil das hat man in den anderen Ländern ganz genauso. Entscheidend ist doch, was bildet sich aus diesen Widersprüchen für neue Formen auch gewerkschaftlicher Vertretung, die einen Anspruch haben, einen emanzipativen Anspruch. Weil Cockpit oder das sind Gewerkschaften, die haben sowas überhaupt nicht, sondern die haben einen Anspruch, diese Kooperation zu vertreten. Also eine Kooperation, wo auch Fragen so Betriebsratsbeteiligung und öffentlich machen von Betriebsentscheidungen vorher in der Belegschaft, dass das diskutiert wird, bei den, was der Archie gesagt hat, in der Halle 6 diskutiert wird, wenn sie es angeht. Sowas ist da überhaupt nicht vorhanden und das ist doch das Entscheidende, dass so ein Krisenmoment genutzt wird. Nicht auf der einen Seite werden gelbe Gewerkschaften, die hast du auch in Italien und in Frankreich werden entstehen, also relativ strenge, kooperatistische Kampfverbände, sage ich mal so, Lokführer und andere, sondern eine Form von Gewerkschaften, und da würde ich die FAU sehr wohl dazu zählen, sonst, die praktisch vom Anspruch her nicht eine klassische Gewerkschaft wieder auflegen wollen, weil sie sagen, die alte ist in der Krise, bauen wir die neue wieder alt auf, so, sondern eine Gewerkschaft, die einerseits einen Anspruch formuliert, dass sie gerade nicht die praktisch die Leute vertreten will, sondern helfen will, dass heute gerade, wo es darauf ankommt, dass oft Einzelne auch davon sehr oder Einzelne oder Gruppen sehr stark betroffen sind, die unterstützen in ihrer, von mir aus auch Selbstartikulation, ihre Sachen offen vorzubringen und gleichzeitig das verbindet, und das ist mein, mit einer Vorstellung auch von gesellschaftlicher Transformation oder Emanzipation, also nicht nur als lokalen Konflikt vom Babylon, wir wollen mehr Lohn und sind mal zufrieden, sondern das sind die Konflikte, und meiner Meinung nach reagiert die andere Seite, und das auch nochmal zu Verdi gesamt, auch die etablierten Gewerkschaften reagieren darauf, die reagieren natürlich auch auf die GDL. Jeder flog aus dem DGB-Gewerkschaftshaus in Kassel zum Beispiel raus, wenn er eine Solidarität mit der GDL. Aber da reagieren sie auf die Konkurrenz. Das Monopol hat Angst vor der Konkurrenz. Nur man darf sich natürlich jetzt nicht, bin ich für GDL oder bin ich für Transnet, sondern natürlich war das ein wichtiger Kampf. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir Vorstellungen entwickeln, Gewerkschaften sind nicht einfach ein Vertretungsapparat, sondern ist ein Mittel oder eine Form von sozialer Organisierung, die helfen soll, praktisch die Gesellschaft selber, also die Individuen auch sich zu emanzipieren, ihre Interessen zu vertreten. Und da, und also gut, der zweite Punkt auch nochmal ganz wichtig, jetzt, und da kann man vielleicht diesen Emily-Fall nehmen, das ist doch eine klassische Sache, wo praktisch 10 Leute, sag ich mal, irgendwie eine Sache aufgreifen, wo man natürlich auch merkt, auch die Rechtslage kommt in Diskussion. Und das heißt doch eigentlich, Rechte verändern sich doch nur, dass ein Kräfteverhältnis geschaffen wird. Und dass das, was im Moment zurückgeht, praktisch stärker auftritt. Und von daher, also meiner Meinung nach, die Bedeutung, und da sind wir, glaube ich, alle einig, von diesem Babylon-Konflikt, die ist einerseits eine ganz konkrete, lokale, aber dahinter steckt, dass auch eine überbetriebliche Gewerkschaft dabei ist, die meiner Meinung nach, wenn sie ein paar Änderungen gibt, sehr wohl Teil ist einer anderen Gewerkschaftskultur, einer emanzipativen, solidarischen Gewerkschaftskultur, die auch eine andere Vorstellung hat von Politik betreiben. Das wollte ich auch nochmal sagen, gegenüber der klassischen Arbeitsteilung, hier Ökonomie, dort Politik und die Parteien. Gut, und das war eigentlich mein Teil. Danke, jetzt sind mehrere Meldungen gewesen. Aus dem Publikum da vorne war eine, da hinten ist aber auch was. Ja. Wir sammeln jetzt erstmal. Ja, habe ich Moment. Geschaut. So. Wir haben ja jetzt vorhin von Bodo Zeuner gehört, DGB bzw. Verdi Berlin möchte, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angstfrei organisieren können und ohne diese Angst für ihre Rechte eintreten können. Das finden wir sehr schön, wir freuen uns drüber und ich glaube, da treffen wir uns auch mit der FAU Berlin in diesem Punkt. Jetzt haben wir aber ja gleichzeitig von Willi Hayek und auch von Klaus Steele gehört, dass dem ja aktuell gar nicht so ist. Also das Beispiel Emily und das Beispiel Babylon sprechen ja eine andere Frage und das sind ja Probleme bzw. neue Arbeitskämpfe, auf die genau Verdi Berlin eben nicht adäquat reagieren kann und trotz großen Organizing-Kampagnen da ganz offensichtlich ein Problem besteht. Meine Frage wäre jetzt an Herrn Zeuner, was fehlt denn den DGB-Gewerkschaften, was fehlt denn Verdi, was bedarf es, um diesen schönen Worten auch Taten folgen zu lassen? Ich würde jetzt sagen, wir sammeln nochmal die anderen. Ja, kommt das Mikrofon nochmal nach vorne? Ja, und dann hier vorne auch noch zwei. Wir sammeln jetzt einfach mal die Fragen, sonst ist es nur... Also hier wird ja schon deutlich gemacht, dass wenn man diesen Prozess sich selbst überlässt, dann werden sich stärkere Teile der Belegschaften die Sonderkonditionen für sich herausschlagen können, höchst unsolidarisch für sich selber einsetzen, wie die Ärzte, wie die Piloten und die scheren sich einen Teufel darum, wie den anderen geht. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und da wird deutlich, dass man diesen Prozess, wenn man ihn so spontan weiterlaufen lässt, dass man was dagegen halten muss. Und das hat damit zu tun, dass also die VAU, also an irgendeiner Stelle auch über den Zusammenhang mit übergreifenden, größeren Gewerkschaften nachdenken muss. Weil sie macht das auf der anderen Seite genauso wie die, nur sie haben nicht so viel Stärke wie eben eine Pilotengewerkschaft. Aber das Prinzip ist dasselbe, das ist nämlich ein Ausgrenzen und ein Abgrenzen und ist gefährlich. Und da wird die Geschichte dann spannend, wenn man sagt, eine Gewerkschaft ist ja irgendwie auch systemisch zu denken. Ein System, in dem es mehrere Untergruppen gibt. Und wenn dann irgendeiner anfängt zu ziehen, verändert sich das gesamte System. Das heißt, die Chance zu nutzen, systematisch auch dort zu sagen, nicht auszugrenzen, sondern miteinander, um neue Zusammenarbeitsformen zu handeln, bringt an irgendeiner Stelle eine Stärke, die sowohl der VAU und also auch den DGB-Gewerkschaften nützen könnte. Das ist meine Ansicht dazu. Vielleicht treffe ich hier nicht die Position einiger, aber ich bitte das mit zu bedenken. Es heißt FAU. Ich würde gerne noch mal auf den Aspekt des Organizing eingehen. Das ist ja genau das, wo sich unsere Organisationsprinzipien fundamental unterscheiden. Ne, eben nicht ein Organizing zu betreiben mit einer fertigen Vorstellung, wie Leute vertreten werden sollen und dann hinzugehen und zu sagen, hurra, wir brauchen jetzt mehr Mitglieder, um diesen Gedanken der Stellvertretung zu bedienen, sondern im Gegenteil eine Selbstorganisation zu betreiben. Diese Form von Organizing zu sagen, wir sind ein Apparat, uns laufen die Mitglieder weg, wir müssen jetzt etwas tun, um die armen, prekär Beschäftigten einzubinden, die wir 50 Jahre zuvor in den Arsch getreten haben, das ist ja genau das, was nicht zielführend ist. Sondern zielführend wäre eine Selbstorganisation, die Leute zu enablen, ihr eigenes Ding zu machen. Da kann ich nahtlos an das, was der Kollege Willi Hallig gesagt hat, anschließen. Da muss die Reise hingehen. Und da muss eine Gewerkschaft wie Verdi nicht Organizing-Kampagnen machen, sondern die müssen erst mal wahrnehmen, was in den Betrieben und auf der Straße überhaupt los ist. Und dann kann man sich über Formen der Zusammenarbeit sehr gerne Gedanken machen. Aber solange die halbstaatlichen Einheitsgewerkschaften noch nicht mal mitkriegen, was in den Betrieben los ist und wenn sie es mitkriegen, dann auf die unabhängigen Leute eindreschen, solange kann es nicht meine Aufgabe sein, weder als Anarchist, noch als Arbeiter, noch als Revolutionär, deren Organisationsvorstellungen zu bedienen. Auf keinen Fall. Danke. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal kurz darauf eingehen, was du hier zwei Plätze neben mir vorhin mal kurz vorgeschlagen hattest. Das hat so ein bisschen Schmunzeln hervorgerufen bei euch da auf dem Podium. Ich fand das einen sehr sympathischen Vorschlag, mal mit diesen verkrusteten reaktionären Strukturen, mit der wir das hier in der BRD halt zu tun haben, im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa, sozusagen diesen steinigen langen Weg, von dem du da als Anwalt auch geredet hast, weil es eben keine, also weil sozusagen immer nur so eine nachholende Rechtsprechung sozusagen das Recht spricht, so dieser Tautologieschluss, von dem du geredet hast, und das sozusagen auszuhebeln, indem man auf europäischer Ebene mit entsprechenden Gewerkschaften, die auch etabliert sind in ihren entsprechenden Ländern, sozusagen Koalitionen einzugehen und darüber sehr viel schneller eigentlich auch diesen Prozess eigentlich auch eine ganz andere Dynamik sozusagen zu geben. Die Frage wäre jetzt, ist das überhaupt denkbar? Könnte das irgendwie tatsächlich angegangen werden, sozusagen erstmal an den Juristen da auf dem Podium, aber vielleicht auch an das V-Mitglied, was da sitzt, ob das für euch überhaupt eine Möglichkeit wäre, ob ihr euch darüber schon Gedanken gemacht habt oder ob das eigentlich eine nette Idee, aber völlig abwegig ist. Gut, dann würde ich jetzt das Wort im Podium geben. Wer möchte anfangen von euch? Ja, eine europäische Strategie. Also prüfenswert ist es auf jeden Fall. Andiskutiert haben wir das schon mal. Also, aber das setzt natürlich auch gewisse Vorbereitungszeiten voraus, die jedenfalls in der gegenwärtigen Situation wahrscheinlich nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Wie gesagt, und in der Argumentation jedenfalls deutschrechtlich schwierig, weil die Bundesregierung eben es an der europäischen Frage ziemlich zugemacht hat, die Frage der Tarifverträge, sodass man da eben, also ich halte es jedenfalls für einen Ansatz, den man versuchen sollte, keine, ganz, ganz klar nicht, aber ob das jetzt, ob der jetzt Erfolg hat oder erfolgsversprechend ist, also da wage ich jetzt an der Stelle keine Einschätzung. Die Frage der Entsolidarisierung, die vorher angesprochen wurde, die finde ich sehr interessant, sehr spannend, weil sich das Bundesarbeitsgericht im Grunde genommen an dieser Frage, also die Mächtigkeit an dieser Stelle nämlich überhöht, nicht? Als sie sozusagen die im Grunde genommen den Piloten, den Ärzten und den Lokführern im Grunde genommen den Freibrief ausstellt. Und man muss, also wenn man jetzt sozusagen emanzipatorisch über diese Fragen nachdenkt, der Selbstorganisation auch von Belegschaften, muss man natürlich das aufs Schärfste kritisieren, was dort eigentlich stattfindet und was die DGB-Gewerkschaften natürlich kritisieren müssen in der konkreten Situation, was aber auch als syndikalistische Organisation zu bekämpfen ist, weil das ist sozusagen, der Stärkere setzt sich an dieser Stelle nämlich zu Lasten der allgemeinen oder der großen Gruppe der Belegschaftsangehörigen durch. Das kann nicht das Ziel sein. Und die tradierte Form der Rechtsprechung unterstützt genau diese entsolidarisierende, unemanzipierte Form des Kampfes. Und auch an dieser Stelle muss natürlich die Kritik ansetzen, um sozusagen dann in einer denkbaren Zangenbewegung sozusagen Neues zu kreieren, nicht? Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja, mit Bodo erst. Ja. Dann warte ich. Das will irgendwie nicht so. Irgendwie will das nicht. Manchmal bin ich zu weit weg, manchmal zu nah dran. Okay, die war die Frage, was fehlt, damit die schöne Einsicht, dass es Aufgabe der Gewerkschaften ist, Menschen zu ermutigen und ihnen und dafür zu sorgen, dass sie weniger Angst haben müssen, um das in die Tat umzusetzen. Das stammte übrigens von der neuen DGB-Vorsitzenden Doro Zinke, die allerdings von Verdi stammt, früher übrigens mal als Generalsekretärin des Europäischen Transportarbeiterverbandes, internationale Aktionen von Hafenarbeitern und Transportarbeitern koordiniert hat. Was fehlt, ist vielleicht häufig die Einsicht in die Grenzen der Möglichkeit von Routine und Apparat. Aber diese Einsicht, die wird auch in den DGB-Gewerkschaften vielen aufgenötigt. Und die Einsicht in die Grenzen von Stellvertreterpolitik ebenfalls. Also es gibt ja so eine Art von Bewegung, die Mitglieder wieder stärker einzubeziehen in verschiedenen Gewerkschaften. Einfach deshalb, weil viel mehr Auseinandersetzungen tatsächlich auf der betrieblichen Ebene stattfinden und weil das klassische Modell der IG Metall, wir rufen die Leute mal irgendwie zum Bahnstreik auf, dann kommen die alle vors Tor und dann ist es damit getan, dass das nicht mehr geht. Das ist ja Strategie der Arbeitgeber, wie wir wissen. Es wird auch Verbetrieblichung genannt, dass mehr auf der betrieblichen Ebene stattfindet. Und dazu muss man die Mitglieder auch stärker aktivieren, um auch nur ja, bisherige Ziele halbwegs noch erreichen zu können. Also es gibt den Zwang, der auf die Apparate selber einwirkt, sich selbst nicht mehr so viel zuzutrauen wie früher. Und daran könnte man anknüpfen. Übrigens, Organizing heißt auch nicht nur Stellvertreterpolitik. Wenn man sich die Debatte da genauer anguckt, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es mindestens eine ganze Menge von Gewerkschaftern und auch Sozialwissenschaftlern gibt, die unter Organizing genau Empowerment, Ermutigung und überzeugtes sich selber organisieren verstehen und nicht nur irgendwo mal mehr beitreten und Beitrag zu zahlen. Was auch vielleicht fehlt, vielfach, und das ist vielleicht noch viel, viel dramatischer, das ist der politische Wille, sich die Stärke, die den Gewerkschaften verloren geht, nicht vom Gegner leihen zu wollen, um es mal so zu nennen. Als Ordnungsfaktoren, das wurde hier ja mehrfach gesagt, schon werden sie gebraucht. Das kann natürlich dazu führen, dass man auf die Mitglieder gar nicht mehr so angewiesen ist, solange man die Mitglieder nur disziplinieren kann. Diese Möglichkeit, die gibt es immer auch in der Tradition der deutschen Sozialpartnerschaft. Das würde ich noch nicht mal, ja, also das ist dann der Übergang vielleicht zu einem, zu gelbem Gewerkschaftertum wäre das in großem Stil aus der Sozialpartnerschaft, die ja immer noch davon ausgeht, dass Gewerkschaften sozusagen ihren eigenen Interessenbereich haben, wenn sie auch die Kooperation dem Kampf vorziehen. Also die geliehene Stärke seitens des Staates, der einen qua Rechtsordnung mit bestimmten Verboten zu kämpfen ausstattet, das haben wir ja schon. Und darunter fällt ja auch der Konflikt, über den wir heute reden, und vielleicht auch die geliehene Stärke seitens des Arbeitgebers, der kleinen Gruppen von Stammbelegschaften in Exportindustrien Sicherheit gibt, wenn dafür die Interessen der anderen missachtet werden. So etwas ist eine reale Gefahr, und ich denke, darum wird es auch in den DGB-Gewerkschaften in nächster Zeit noch verschärfte Auseinandersetzungen geben. Ja, ich habe zwei Sachen, gerade jetzt vom Verlauf der Diskussion, da wollte ich nur jetzt, kann ich nicht ausführlich machen, aber ansprechen. Also wie schnell jetzt das aufgegriffen wurde von den Alternativen, also von diesen sage ich mal, kooperatistischen Gewerkschaften und sofort bezeichnet wird, dass sie praktisch reaktionär in ihrer Gesamtheit gegenüber den DGB-Gewerkschaften. Und ich finde, wir müssen aufpassen, also diese Darstellung, Marburger Bund, GDL, das stimmt ja so nicht, sondern diese GDL und auch Marburger Bund in seinem Selbstverständnis, was er da in seinen zentralen Papieren hat, ist eine Sache. Dass aber die ganze Kampagne gegen Billiglohn für Assistenzärzte zum Beispiel ausging von Ärzten, die erstmal gar nicht organisiert waren. Die, ich weiß noch, diese Rede auf dem Ärztetag, die ging von einem stellvertretenden Chefarzt von Kiel aus, der eine Rede gehalten hat als privilegierter Arzt, dass er es nicht mehr ertragen kann, in der neuen Arbeitsorganisation im Krankenhaus so zu arbeiten unter den Bedingungen. Der hat sich später dem Marburger Bund angeschlossen, weil der ihn unterstützt hat. Und ich glaube, dasselbe sehen wir ja hier bei der S-Bahn in Berlin. Da gibt es Gruppen, wo GDLer drin sind, wo Leute drin sind von Transnet, die alle unzufrieden sind mit einer bestimmten bürokratischen auch Verfahrensweise, wie umgegangen wird mit dem Wunsch nach Versammlungen, dass man offen jetzt über die S-Bahn diskutiert. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir nicht jetzt umdrehen das Schema und damit fahren wir dann in so eine Konkurrenzart. Der DGB ist besser als diese Gewerkschaften. Ich glaube, man muss da andere Kriterien, ja gut, ich sag's nur, man muss da andere Kriterien, man muss anders gucken. Auf der einen Seite sind die sehr dynamisch, auf der anderen Seite gibt es eine realen Arbeitsorganisation, wo das heute nicht mehr so ist, dass der Pilot, der mit seiner Mannschaft da ist, vollkommen privilegiert ist oder so. Das ist ein absolutes Geschwätz. Sage ich zugespitzt. Die Kämpfe der Piloten gingen zum Beispiel über diese neuen Flug- und Wartezeiten, wo alle betroffen waren. Und da kommt es drauf an, und das ist so schwer denkbar für auch viele Linke, dass es um Vereinheitlichung in Auseinandersetzung gibt. Aber dass zum Beispiel das Flugpersonal, also die Stewardessen und so, sich auch organisiert haben. Aber das heißt ja nicht, dass die nur gegeneinander arbeiten, sondern dass aber ganz anderen Typ von Organisierung auch entsteht. Und ich glaube, das Entscheidende, sage ich immer noch, das ganz Wichtige ist, dass es natürlich in dieser Auseinandersetzung. Und da können wir viel von Frankreich oder von Italien lernen. Sich eine gewerkschaftliche Arbeit rausbildet, die bewusst nicht in Konkurrenz zu den anderen steht, sondern die andere Praktiken entwickelt. Also wie geht man auf diese Widersprüche ein? Das hat Renate ganz gut vorgelesen, mit diesen Widersprüchen, die heute sehr viel größer werden zwischen den einzelnen Gruppen. Wie finden wir zu Formen, dass die in Versammlungen diskutiert werden? Und was sind dann gemeinsame Forderungen? Also diese ganze Entwicklung von Forderungen, von Auseinandersetzungen, die läuft nicht mehr aus den Generalstäben. Und das ist der Punkt. Und die rückwärtsgewendete Weise ist jetzt dann die neue Rede gegen diese neuen, also in dem klassischen gelben Gewerkschaft, die Reaktionäre, die sind in Ausdruck davon, aber in diesen Gewerkschaften sind oft Kollegen drin, die genauso Vorstellungen haben. Also die Flugblätter der GDL, sowas gab es vorher nie, wie bei dem Streik, die sich offen zum Beispiel erzählt haben, unter welchen Bedingungen sie arbeiten, die sich offen an die Nutzer von den Bahnen richten. Das war was ganz Neues. Und das ist ein Teil des Bewusstseins der Kollegen da. Und so einfach geht es nicht, dass man die rein so es geht nur um meine Interessen. Das ist eine Form, hart ausgedrückt, von, manchmal geht man dem auf den Leim, von Denunziation. Sondern so einfach ist es nicht. Das heißt nicht, dass ich sage, die GDL in ihrer Führung und diese ganze Vorstellung sind irgendwie was Emanzipatives. Das ist, ist eine kleine Gewerkschaft, die entstanden ist durch die Mängel der Transnet. Aber in diesen Gewerkschaften gibt es genau solche Diskussionen, und wo Leute gar keine Lust haben, gegen das Fahrpersonal zu sein oder so. Das ist einfach sehr fern, realitätsfern, wenn man da mit den Leuten zu tun hat. Gut, das war meins. Also wir werden so gegen 15 Uhr es hier beenden, denke ich. Also haben wir jetzt noch gute 10 Minuten. Ja. Ich wollte es nur einfach mal reingeben. Ja, es wollte zwei Dinge. Ja. Einmal diese Diskussion über die unterschiedliche Organisierung. Ich finde, die kann man hier ja heute überhaupt nicht klären, ob es jetzt Leute als linke Gewerkschafter im DGB, außerhalb des DGB, in der FAU, in der GDL oder gar nicht gewerkschaftlich organisieren. Es gibt ja zum Beispiel in diesem Assistenzbereich noch ganz andere Formen. Das, denke ich, soll den Kolleginnen und Kollegen selbst überlassen werden. Ich denke, hier müssten wir ja eher die Diskussion führen, dass das kriminalisationsfrei möglich ist. Und deswegen, das vermisse ich ein bisschen, dass wir so eine Art Komitee, ähnlich wie das Emily-Komitee, die haben ja mit wenig Menschen viel erreicht, zumindest auf der Diskursebene, ja, dass wir sowas hier auch gründet, nämlich ein Komitee für die Organisationsfreiheit, das ausdrücklich nicht Stellung nimmt zur FAU als solchem, die FAU kann sie selber verteidigen, aber damit sie das kann, darf sie auch als Gewerkschaft nicht kriminalisiert werden. Und es ist ja Quatsch zu sagen, die darf weiter als Organisation bestehen, aber wenn sie nicht als Gewerkschaft nimmt, das ist ja ihre Art, dass Organisation auftreten kann. Ja? Und ich denke, die anderen Diskussionen, also es wäre auch dagegen, ja, sagen wir so, dieser Zentralisierungsgedanke, der ist natürlich oft dann hier in die Hierarchien eingegangen, aber in der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung war das natürlich auch mal eine Stärke, damit eben nicht wie der Mittelstandsanwalt es am anderen Podium sagte, damit genau das nicht passiert, dass dann an der Basis die Menschen unter Druck gesetzt werden und ganz schlechte Bedingungen abschließen. Das ist ja auch nicht das Ziel der FAU, aber diese Gefahr besteht schon, wenn man eben diese Zentralisierung aufgibt und wenn man Richard Miller und andere Rätegedanken 1920 sieht, das waren ja Rätegedanken ohne Hierarchie und ohne so einer Parteigedanke, das sollte man auf jeden Fall nicht vorschnell aufgeben. Aber ich denke, das ist die andere Sache. Erstmal geht es darum, dass das nicht kriminalisiert wird, und da sollte man heute die Initiative vielleicht auch in Form eines Komitees und das dann auch an die Öffentlichkeit geben, das wäre doch schon mal ein Signal. Also ich denke, das ist schon, also für mich ist es selbstverständlich eben, dass da überhaupt keine Frage geben dürfte, eben, dass das Recht zugesprochen wird, eben, dass die Bedingungen eben vorliegen, dass eben eine Gewerkschaft gehandelt hat, und das sollte man eben nicht einschränken. Auf der anderen Seite denke ich mir eben, das ist genau das, was ich eben vermisse an Gewerkschaften, dass ich zum Beispiel eine Diskussion höre, wo ein Betrieb eben in Nöten ist und es vielleicht eben etwas bringen kann, eben wenn die Belegschaft eben dafür ist. Auf der anderen Seite möchte ich nicht hören, dass da eben für 9 Euro eben irgendwelche Tarife abgesprochen werden, wo die Notwendigkeit eben nicht vorliegt. Und für mich ist es eben wirklich, dass ich sage, da gibt es eben Fälle, und diese Fälle müssen eben speziell und nicht über irgendeinen Kamm geschert abgehandelt werden. Und das fehlt mir. Mir fehlt so ein bisschen dieses Gewerkschaften arbeiten so, dass es eben wirklich für die Belegschaften eben einen Sinn macht. Ja. Waren jetzt noch Meldungen? Gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, Folgendes, dass Klaus vielleicht noch mal kurz dazu was erzählt, wann der nächste Landesarbeitsgerichtstermin ist. Also das wäre natürlich auch toll, wenn da die Masse hinkommt, irgendwie, wie wir schon festgestellt haben. Es ist eben wichtig zu zeigen, dass wir auch da sind. Ja, was ist? Ja, zumindest davor, ja, dann haben sie schon mal einen größeren Saal. Also dazu erzählt Klaus vielleicht noch mal ganz kurz was. Und dann haben wir hier eine Berliner Erklärung, die ich vorlese. Ja, ja. Ja. Da ist es. Prozess berichtet und sagen wir, dass auch mit einer Mobilisierung verbunden ist, das ist eine wichtige Sache. Auch, dass wir diese Erklärung vielleicht verabschieden, ist auch nützlich. Aber ich finde, wir sollten die Zeit, die wir hier sind, doch ein bisschen grundsätzlicher nutzen, einfach zu überlegen, in welche Richtung gibt es eigentlich öffentlichkeitswirksame Aktionen, die der FAU in dieser Auseinandersetzung jenseits der juristischen Ebene einfach helfen, da zu überleben und auch für uns alle, das Koalitionsrecht uneingeschränkt sozusagen zu verteidigen. Und da könnte man doch vielleicht noch ein paar Ideen sammeln. Vielleicht Lars auch mal. Vielleicht sagt jemand was von der FAU, was geplant ist von uns oder von der FAU selbst. Ja. Naja, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, also heute und gestern gab es sowas wie einen internationalen Protesttag, also es gab da schon Solidaritätsaktionen, wie auch schon generell in den letzten Wochen. Anscheinend hat das Urteil, das da gegen die FAU verhängt worden, im Ausland für mehr Empörung gesorgt als in Deutschland. Es gab, wie gesagt, ich glaube jetzt in fast 15 Ländern Solidaritätsaktionen, in zahlreichen Städten, auch in Deutschland wurde viel gemacht, über den Fall informiert. Den nächsten Schritt, den wir mal machen, ist natürlich parallel immer diesen juristischen Prozess zu führen, der ja geführt werden muss. Ansonsten gibt es ja auch noch irgendwie den Kampf der Babylon-Betriebsgruppe und auch zum Teil des Betriebsrates halt so, die natürlich da irgendwie um das Essentiellste da irgendwie auch noch kämpfen. Und letztendlich, ja, steht dann wann haben wir das denn jetzt? Die Berlinale steht ja vor der Tür. Und da gibt es ja auch diese schöne Verwicklung mit dem Babylon und der Berlinale-Leitung. Da ist ja interessant auch darauf zu verweisen, dass dieses Jahr die Servicekräfte des Babylon nicht mehr auf der Berlinale arbeiten dürfen, so wie es in sonst Zustand. Es gibt einen Vertrag zwischen der Berlinale und dem Babylon, dass das von Berlinale-Kräften gemacht wird. Wir wissen natürlich nicht, auf welchem Mist das gewachsen ist, aber man könnte natürlich die Frage in den Raum stellen, ob das vielleicht irgendwas mit der Angst vor Unbequemlichkeiten zu tun hat. Letztendlich hatte die Berlinale-Leitung ja schon letztes Jahr Panik angemeldet vor Konflikten im Babylon. Nun gut, auf jeden Fall, die FAU wird die Berlinale natürlich nutzen, auf dieses de facto Gewerkschaftsgebot, Verbot und nicht Verbot der FAU Berlin, ne? Das muss man ja nochmal korrekterweise nochmal sagen, dieses de facto Gewerkschaftsverbot aufmerksam zu machen. So. Wir werden natürlich auch das Babylon da in die Pflicht nehmen, schließlich gehen diese Urteile von dort aus. Und wir werden natürlich auch die Berlinale Leitung da auf die soziale Verantwortung hinweisen. Und innerhalb dieser Woche steht auch der Prozess an, also der nächste Verhandlungstermin am 16.02., wo der coole Anwalt Steele noch was zu sagen wird. Und auf jeden Fall, ihr seid alle herzlich eingeladen dazu. In dieser Woche wird viel passieren und wir versuchen da auch möglichst groß zu mobilisieren für. Gut, danke dir. Hier vorne war noch eine Meldung. Wolltest du noch was? Warte. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Also es ist mir... Ich finde, die Bedeutung dieses Treffens geht jetzt ein bisschen verloren. Und ich würde das gerne nochmal so für mich auch als Resümee auch an euch nochmal weitergeben. Ich finde, dass trotz der verschiedenen oder der Differenzen in der Beurteilung oder der Legitimität von etablierten Gewerkschaften und ihrer Rolle heute und so, aber eine Sache, denke ich, hat doch alle im Podium so irgendwie vereint und auch hier im Publikum. Hier ist was passiert, was eigentlich eine Gefahr, also mit dem Urteil, was eigentlich eine Gefahr bedeutet für die gesamte Interessenvertretungsstruktur. Und ich meine, kleiner sollten wir es jetzt auch nicht halten, jetzt in dem, was jetzt so als Botschaft hier aus diesem Raum geht. Und da ist unter anderem, auch wenn Bodo Zeuner es, denke ich, ein bisschen klein gemacht hat mit der Bemerkung, die haben da Fehler gemacht. Ich denke, das müsste auch von diesem Raum aus ein Signal an Verdi gehen. Also einfach zu sagen, dass sie politisch in der Verantwortung sind, wenn sie nicht ganz dumm sind und nicht ganz borniert in ihrem eigenen Interessen befangen, müsste ihnen doch mindestens heute hier auch nochmal, wenn jemand doch hier sitzt, klar geworden sein, um was es hier eigentlich geht. Und da wünschte ich mir, ich habe jetzt keinen Vorschlag, irgend noch eine Überlegung, wie wir das hier, mit welchem Signal wir also hier aus diesem Raum gehen. Ja. Wenn niemand da ist, gut. Also ich würde jetzt gerne auch nochmal mehrere Sachen, die jetzt gesagt wurden, zusammentragen. Also was Peter Nova gesagt hat, Komitee oder wie auch immer eine Form, wo sich Leute zusammenfinden, die vielleicht gerade jetzt auch in der Diskussion heute die Gemeinsamkeiten betont haben, die wir glaube ich alle haben, die hier sitzen und die vorher hier saßen. Nämlich, dass wir einfach gegen dieses Verbot sind und auch eine Idee haben für Koalitionsfreiheit in der ganzen Vielfalt. Dass die sich zusammentun und dass die auch über, von mir aus dieser Veranstaltung raus, dass sie stattgefunden hat, dass es bekannt wird, über den FAU-Kreis raus, über das Lokale auch raus, was man nicht unterschätzen soll. Heute werden die Konflikte alle, fast alle, erstmal sehr lokal gehalten und dass wir, sei es von mir aus, uns zusammensetzen, einen Termin ausmachen, relativ schnell, auch vor der Verhandlung zusammensetzen, das übers Labournet verbreiten und dann geht es in die Landschaft und dann wird es auch weitergetragen. Und dann werden auch die Unterschiede, das finde ich auch nochmal wichtig, die in Verdi bestehen, die wir ja auch kennengelernt haben bei Emily. Emily wird hier, wurde sie nicht unterstützt, sie wurde nach Süddeutschland eingeladen, war in Stuttgart überall und wurde praktisch sehr stark unterstützt, hat sogar Sachen initiiert dadurch, dass dann andere Leute da Versammlungen gemacht haben. Also genau das ist ja, soll damit auch mit so einer Veranstaltung bewirkt werden, dass einerseits klar wird, hier geht es um eine Gewerkschaft, die einen bestimmten Anspruch hat und der soll verboten werden, aber auf der anderen Seite hier sitzen Leute und sind auch zusammengekommen, die nicht direkt Mitglieder der EVU sind, die aber trotzdem Teil sind in einer anderen Gewerkschaftskultur, die halt nicht ausschließt, was Bodo gesagt hat, sondern die eine Vorstellung hat, dass die Gewerkschaften dazu da sind, heute den Menschen Mut zu machen, sich selber ihre Sachen selber in die Hand zu nehmen. Und das sollte man formulieren, soll es verbreiten. Da wäre ich auch dabei und Renate finde ich gut. Also wenn wir das so machen. Also gut. Ja, ist auf alle Fälle ein Ansatz. Gut, Zeit und Raum gibt es sicherlich auch noch nach der Veranstaltung, sich da zusammenzuschließen und so eine Sachen abzusprechen. Ich habe jetzt hier von der FAU bekommen eine Berliner Erklärung, die würde ich ganz gerne vorlesen. Und ja, klar. Ja, zum Babylon, weil Holger das gerade schon anmerkte, nochmal in eigener Sache was. Das ist ja auch so ein Fazit des Konflikts, dass durch dieses Unterlaufen des Arbeitskampfes insgesamt die Arbeitsbedingungen überhaupt nicht verbessert, sondern verschlechtert wurden. Also das heißt, die ganzen Leute, die einen Tariflohn jetzt immer noch nicht kriegen, sind auch weiterhin von Kündigungen bedroht oder von Änderungskündigungen jetzt in diesen neuen Arbeitsvertrag oder sowas. Also Babylon ist weiterhin prekär, unsere Situation ist weiterhin furchtbar, ob Tarifvertrag oder nicht. Der Standort ist nicht befriedet, wir müssen da immer noch weiter kämpfen für unsere Rechte und wir brauchen auch alle Solidarität und dass jeder auch das in seinem Kreis weiterträgt, was in dem Laden da los ist. In dem Laden, für den jeder eigentlich in dieser Stadt eine Verantwortung hat, dadurch, dass der Senat das fördert. So, das wäre meine Bitte nochmal. Ja, danke. Ich gebe nochmal den Termin genau durch. Und zwar Landesarbeitsgericht Magdeburger Platz am 16.02. um 11 Uhr. Und zwar Saal 233. Da kann sich noch was ändern am Saal? Wenn sich was ändert, dann ist der Aushang entsprechend. Okay. Dann findet man den Saal schon. Vielleicht wird es in den großen Saal verlegt. wenn die Resonanz jetzt groß ist. Wir werden es sehen, außerdem werdet ihr... Ja, die, ja? 11 Uhr am 16.02. ist Dienstag, 11 Uhr, 16.02. an den zwei Wochen. Kann man ja Saal 233. Ja, Fragen. Magdeburger schon. Platz, Landesarbeitsgericht. U-Bahn, U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Öffentliche Verhandlung. Ja gut, genau, noch was Aktuelles. Ja, Herr Röhm bittet mich gerade noch einen Satz zu sagen, dass es mittlerweile auch einen Antrag gibt, der sich aus dem Verfahren vor dem Landgericht ableitet. Da geht es um das Verbot, sich überhaupt Gewerkschaft zu nennen. Und da hat Babylon Kino jetzt den Antrag gestellt, dass gegen die FAU ein Ordnungsgeld ersatzweise zwangshaft gegen die Sekretäre festgesetzt wird, um sie zu disziplinieren, um den Druck zu erhöhen. Darüber wird das Landgericht möglicherweise ohne mündliche Verhandlung entscheiden. Und diese Entscheidung, denke ich mir, wird in den nächsten Wochen getroffen werden. Auch das halte ich auch für eine erhebliche Beeinträchtigung der Möglichkeiten, die die Vereinigungen haben. Also wie gesagt, der Kampf, der ist auf unterschiedlichsten, vor verschiedenen Gerichten wird er geführt, nicht Arbeitsgerichtsverfahren, jetzt Landesarbeitsgericht und daneben eben vor dem Landgericht. Also wenn es Resonanzen gibt, jedenfalls hilft es, wenn auch einige Leute da sind und mal beobachten, wie die Richter argumentieren, nicht? Vor dem Landesarbeitsgericht am 16.02. geht es um das Verbot des Boykotts. Nicht? Das heißt, es war sozusagen ein essentieller Teil des Arbeitskampfes und wurde der FAU untersagt mit der Bemerkung, sie sei nicht tariffähig. Und darum geht es jetzt vor dem Landesarbeitsgericht im Februar. Die Berufung gegen die Entscheidung, sich nicht mehr Gewerkschaft zu nennen, die ist noch nicht eingelegt und da gibt es auch noch natürlich noch keinen Termin. Nicht? Das geht dann vor das Kammergericht. Das heißt, es sind offene Prozesse noch. Das heißt, die müssen nicht sofort umsetzen. Doch, eine einstweilige Verfügung hat sofort Wirkung. Das heißt, im Unterschied zu einer Zahlungsklage, wenn sich zwei Leute streiten und der eine ein Urteil erwirkt, da muss er dann schon, da wartet man in der Regel ab, bis Rechtskraft eintritt, aber hier in diesen einstweiligen Anordnungen werden sofort Verfügungen erlassen und dieses Verbot gilt sofort. Nicht? Also deshalb hat die FAU zurzeit strafbewehrt nicht die Möglichkeit, sich Gewerkschaft zu nennen. Also insofern, das betrifft also den landgerichtlichen Beschluss. Und nach dem arbeitsgerichtlichen Beschluss darf sie keinen Boykott gegen Babylon durchführen. Das sind zwei Beschlüsse, die erstmal in der Welt sind und noch nicht aus der Welt geschafft wurden. Ja, das heißt doch jetzt in der Konsequenz, was das arbeitsgerichtliche Urteil betrifft, dass die FAU mit dieser ihr auferlegten einstweiligen Verfügung in allen ihren Publikationen, einschließlich ihrer Webpräsenz, überall sozusagen den Begriff Gewerkschaft aus ihren Veröffentlichung herausstreichen muss. Tut sie das nicht, sozusagen wandert einer von ihren Sekretären in den Bau, oder? Genau, die Gefahr besteht. Dagegen kann man doch einen Schutzbrief einlegen. Entschuldigung, hier vorne war ja eine Meldung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wann wir hier raus müssen. Das müsst ihr uns jetzt sagen. Ja, wir haben noch ein bisschen Puffer. Okay, dann machen wir weiter. Also, ich sag mal so, diese juristische Schlacht an der Frage einstweilige Verfügung hin und her ist, denke ich mir, spannend. Und der Druck, der damit auf auch die Akteure ausgeübt wird, ist erheblich. Nicht? Also das ist ja auch die Funktion von solchen Verfahren. Aber also diese doch generalisierende Organisationsfrage, denke ich mir, an der Stelle darf man das auch nicht, das ist nur ein Kampf, der hier geführt wird, nicht dieser juristische Kampf. Das ist schon, ist eben Politikum, dieses Verfahren. Und so muss man das dann eben auch begreifen. Also das Risiko für die Akteure, und da meine ich, da muss man auch den Gewerkschaftssekretären danken, auch für ihren Mut, diesen Kampf an der Stelle zu führen, in verantwortlicher Stellung, da zoll ich auch Respekt, das muss ich schon sagen. Ne? Ich bin nicht aus Berlin, sondern aus Köln. Ich habe also sehr aufmerksam eurer Diskussion zugehört. Ich hätte vielleicht eine Idee, ich weiß es nicht, ob die umsetzbar ist. Wenn ihr die Berlinale habt, dann würde ich einfach mal versuchen rauszukriegen, ob Ken Loach nach Berlin kommt. Und wenn er nach Berlin kommt, dann oder ihn vielleicht ansprechen. Ken Loach hat einen wunderbaren, ihr kennt alle den Film, Bread and Roses wahrscheinlich, und da ist eine wunderbare Aktion von einem Gewerkschafter, der auch nicht sehr angesehen ist in seiner Gewerkschaft, für die Putzfrauen, also die da illegal arbeiten, und die gehen dann bei einer Großveranstaltung der Filmschauspieler dahin und machen eine sehr, sehr witzige, tolle Aktion. So, jetzt fiel mir dabei ein, vielleicht könnte man ja versuchen, einmal den Ken Loach anzusprechen, wenn er hier ist, würde einem vielleicht zusammen was einfallen, dass es Filme ohne Filmvorführer nicht gibt und dass man da vielleicht eine Aktion machen könnte und da auch reinkommen würde. Und wenn er nicht kommt, könnte man zumindest versuchen, ihn anzusprechen, dass er irgendwas in der Richtung eine Solidaritätserklärung abgibt. Das würde der bestimmt tun. Gut, war noch was? Ja, dann würde ich jetzt zu der Erklärung kommen, die natürlich nicht von der FAU ist, sondern von uns allen, die da unterschreiben werden und sich damit einverstanden erklären. Okay, Solidarität mit der FAU für freie gewerkschaftliche Betätigung. Das Berliner Landesgericht hat in einer vom Betreiber des Kinos Neue Babylon GmbH erwirkten einstweiligen Verfügung der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft Freie Arbeiterunion untersagt, weiter öffentlich zu behaupten, sie sei eine Gewerkschaft und ihr damit auch das Recht abgesprochen, gewerkschaftliche Aktionsformen zu nutzen. Begründet wurde dies mit der außerhalb des Kinos nicht vorhandenen Tariffähigkeit und Mächtigkeit der Organisation. Dieses Urteil widerspricht nicht nur elementaren Prinzipien der ILO und der Europäischen Sozialcharta, sondern kann auch in seinem Verweis auf die angeblich nicht vorhandene Tariffähigkeit nicht überzeugen. Es gibt in vielen Branchen Sektoren, die in einem verschwindend geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad haben, so dass es gesetzliche Mindestlöhne bedarf, um zu verhindern, dass nicht existenzsichere Löhne zum Regelfall werden. Doch bisher ist niemand auf die Idee gekommen, deshalb den hier tätigen Gewerkschaftern ihren Gewerkschaftsstatus abzuerkennen. Die Gewerkschaftsführung des Kinos Babylon Mitte beantragte darüber hinaus beim Landesarbeitsgericht Berlin ein empfindliches Ordnungsgeld in angemessener Höhe oder Ordnungshaft zu vollstrecken an den Sekretären der FAU Berlin. Die FAU Berlin habe gegen Unterlassung verstoßen, hieß es. Es drohen somit ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder ersatzweise Haft bis zu 6 Monaten für die Aktivisten. Wir sehen in dem Urteil einen unzulässigen Angriff auf das Koalitionsrecht der abhängigen Beschäftigten, deren Recht, sich in Gewerkschaften frei zu organisieren, hier offen in Frage gestellt wird. Dieses Recht zu erkämpfen und zu verteidigen, ist ein historisches Anliegen der Gewerkschaftsbewegung und darf nicht mit Repression belegt werden. Wir erklären uns deshalb solidarisch mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen und fordern die Rücknahme der einstweiligen Verfügung gegen die FAU Berlin.